Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Kann Sexualität die Welt retten? Eine lange Nacht über den Psychologen Wilhelm Reich. Hören Sie eine Sendung von Jan Decker. Liebe, Arbeit und Wissen sind die Quellen unseres Daseins. Sie sollen es auch regieren. Wilhelm Reich, Sohn galizischer Gutsbesitzer, 1897 in Dobryanitschi in der heutigen Ukraine geboren, damals ein Teil der Habsburger Monarchie. Mediziner und Psychiater, der in Wien der 1920er Jahre studierte und zu praktizieren begann. Sigmund Freud Schüler, Erforscher der menschlichen Sexualität, Psychologe, Soziologe, Naturforscher. Vordenker der Psychosomatik und unserer sexuellen Befreiung, Selbstbestimmung und Gleichberechtigung. Mit einem Ansatz, der vom Individuellen über das Gesellschaftliche sogar bis ins Kosmische hineinreicht. Und mit reichhaltigen Resonanzen in Wissenschaft, Kultur, Popkultur. Bis hin zu Hawkwind, Kate Bush, Tokotronic. Ein unverwechselbarer Denker. Bisweilen grotesk verschroben, bisweilen verblüffend modern. Einatmen, ausatmen. Anspannung, Entspannung. Auf diesem Grundrhythmus des Lebens baute Wilhelm Reich eine ganze psychologische Lehre auf. Sie und seine bewegte Vita stehen im Mittelpunkt dieser langen Nacht. Und damit auch jenes Phänomen, in dem sich unsere Anspannung und Entspannung wie in einem kosmischen Wutschnauben bündeln. Der Orgasmus. Der nach diesem Psychologen sogar eine heilende Kraft besitzt. Doch fangen wir an, wo alles begann. In Wien. Auf der Bellevue-Wiese, oberhalb von Wien, im 19. Gemeindebezirk Döbling, wo man zwischen Weinbergen und heurigen Lokalen einen berauschenden Blick über fast sämtliche Dächer der Stadt hat, findet man etwas versteckt linker Hand auf einem Steinsockel eine Erinnerungstafel. Hier enthüllte sich am 24. Juli 1895 dem Dr. Sigmund Freud das Geheimnis des Traumes. Freuds epochales Werk, die Traumdeutung, der Grundstein seiner Psychoanalyse, erschien 1900, als Wilhelm Reich gerade einmal 3 Jahre alt war. Unten im 9. Wiener Gemeindebezirk Alsergrund in der Berggasse 19, wo Sigmund Freud 47 Jahre lang lebte und arbeitete, befindet sich heute in seiner ehemaligen Wohnung ein Museum, das an den großen Psychologen erinnert. Zu einem seiner berühmtesten Schüler, Wilhelm Reich, findet man hier keinen einzigen Hinweis. Es mutet wie ein besonders krasser Fall der Freudschen Verdrängung an. Denn auf den Schautafeln des Museums ist ja durchaus von Konflikten innerhalb der von ihm 1908 mitgegründeten Wiener Psychoanalytischen Vereinigung zu lesen. So erfährt man in der Berggasse 19 nur indirekt etwas über jenen Reich. Selbstverständlich ist dort auch Freuds Buch »Das Unbehagen in der Kultur« von 1930 ausgestellt. Die wenigsten wissen jedoch, dass dieses Buch eine direkte Antwort auf ein anderes war. Nämlich auf die Funktion des Orgasmus von Wilhelm Reich. Die Energie der Triebe, 1897 bis 1927. Also er ist Kind jüdischer Eltern. Ja. Seine Mutter stammte aus einer ziemlich begüterten Familie, Großgrundbesitzer oder Grundbesitzer. Der Vater war nicht so begütert, aber heiratete dann diese relativ reiche Frau. Er ist normal für damalige Zeiten autoritär, das heißt streng, auch mit körperlichen Züchtigungen aufgewachsen. Ja, hat also seine ganz normale autoritäre Persönlichkeitsstörungsanteile entwickeln müssen. Und dann ist natürlich eine sehr wichtige Sache, dass er da mitbekommen hat, dass seine Mutter fremdgegangen ist mit einem Hauslehrer. Ja, und der Vater ist dem ein Stück auf die Schliche gekommen, hat ihn dazu gedrängt, gebracht, auch erfolgreich, dass er das sozusagen beichtet oder mitteilt. Und die Mutter hat sich daraufhin das Leben genommen. Und der Vater ist aber wiederum durch diesen Suizid offenbar auch so in Mitleidenschaft gezogen worden, psychisch, dass er einige Zeit später sich so verhalten hat, nämlich indem er also sich eine Lungenentzündung nahezu gezielt offenbar verschafft hat, dass er dann auch gestorben ist, sodass Reich irgendwo mit sich rumschleppte, dass er zumindest seine Mutter umgebracht hätte oder Schuld an ihrem Tod hat, vielleicht den Vater auch noch. Ja, also das, denke ich, ist natürlich, zumal der Zusammenhang mit Sexualität ganz klar ist, Fremdgehen, ne? So, ja, einer der von Reich auch so bewusst wahrgenommenen Motoren für sein Interesse an der Psychoanalyse dann und überhaupt seine Betonung auch von Sexualität. Sagt Andreas Peglau, Psychologe und Psychotherapeut in der Uckermark, hat beim DDR-Jugendradio DT64 Lebenshilfesendungen gemacht, später unter anderem Bücher von Wilhelm Reich neu herausgegeben und Bücher über ihn geschrieben. Reich ist 12 und 17 Jahre alt, als diese beiden Todesfälle ihn treffen. Er übernimmt als Teenager 1914 die Leitung des familiären Guts. Dass Reich die Sexualität in seiner Lehre so betone, entwickle sich aber nicht nur aus diesem Familiendrama, meint Peglau. Es gibt ein Buch von ihm so über die Kindheit und Jugend, Leidenschaft der Jugend heißt es, wo er auch beschreibt, wie er, würde man eigentlich heute sagen, sexuell ein Stück weit verführt oder missbraucht wurde durch Kindermädchen und so. Er hat es nicht so negativ gewertet, aber ich glaube, der Sachverhalt ist trotzdem da. Und insofern denke ich, wie für viele andere, zumal in der Zeit, in der Sexualität ja noch hochgradig tabuisiert war, und das war ja ein Verdienst von Freud, darüber hinwegzugehen, ja, war Sexualität ein Mysterium. Ich zählte ungefähr 4,5 Jahre. An einem der Nachmittage lag die Amme mit meinem Bruder Robert, der noch gestillt wurde, im Bett. Ich kroch dazu, wie ich behauptete, in der Absicht zu schlafen. Doch liegt es auf der Hand, dass ich von anderen Motiven geleitet war. Die waagerechte Lage des Mädchens mit entblößter Brust hatte mich erregt. Ich legte mich auf sie, hob ihr das Kleid auf und griff fiebernd an das Genitale, wobei mich die Behaarung ganz besonders erregte. Das Mädchen ließ es ruhig geschehen. Ich zählte ungefähr 11,5 Jahre, als ich das erste Mal koitierte, und zwar mit einer Köchin, die man von der Stadt her engagiert hatte. Erst sie brachte mich auf die zur Ejakulation nötigen Stoßbewegungen. Das Thema lag in der Luft, denke ich. Die Wissenschaft, die Biologie, die Philosophie, ja, auch die Loslösung von der Theologie, ne, hat einfach Weichen gestellt im 19. Jahrhundert, die logischerweise eigentlich auch darauf abzielten. Und ich glaube, das ist ganz typisch für Freud wie für Reich und für viele andere. Es gab eine Verquickung äußerer Zeitumstände, gesellschaftlicher Umstände, aber auch individueller Betroffenheit. Die war bei Freud nicht so dramatisch wie bei Reich anscheinend. Wir wissen es nicht so genau, aber auch für Freud war Sexualität ein ganz hochbrisantes Thema, seine eigene eben auch. Als Wilhelm Reich dann im Ersten Weltkrieg als Soldat für die Habsburger Monarchie kämpfen muss, macht er weitere traumatisierende Erfahrungen. Wie viele andere Psychologen der Generation nach Freud, dessen enger Mitarbeiter Sándor Ferenczi etwa oder Fritz Perls, Mitbegründer der Gestalttherapie. Reich thematisiert diese Weltkriegserfahrung in seinen umfangreichen Schriften nie eingehender. Die sind ja alle Jahrgang 1890 folgende bis 1905 gewesen. Und der Weltkrieg hat eigentlich ihre Jugend beendet. Und sie alle haben auf der rationellen Ebene nach einer Erklärung für das Weltkriegsgeschehen, für die Revolution, die den Ersten Weltkrieg ein Ende gemacht hat, und für die Gegenrevolution gesucht. Und sie suchten auch individuell nach einer Heilung, nach einer Therapie, die es nicht gab. Und deshalb waren sie genötigt, sich selbst eine neue zu erfinden. Helmut Dahmer studierte bei Max Horkheimer und Theodor W. Adorno in Frankfurt am Main, war Professor für Soziologie in Darmstadt und lebt heute in Wien. Eines der Spezifika der Frankfurter Schule um Adorno und Horkheimer war die Aufnahme der Freudschen Psychoanalyse in die Soziologie. Reich, der Psychologe der sexuellen Befreiung, ist nun also doppelt traumatisiert, als er 1918 nach Wien kommt. Erst durch den Selbstmord seiner Mutter Cecilia im Jahr 1909 und den Tod des Vaters Leon 1914 und dann durch die Erlebnisse als Leutnant der österreichischen Armee an der Italienfront. Andreas Peglau. Dann hat er Medizin angefangen in Wien zu studieren und ist dann eben schnell auf Sigmund Freud gestoßen. Und Freud war damals ja ein integraler, zunehmend auch bekannter Anteil von Wien und von Wiener Kulturleben, kann man sagen, oder die Psychoanalyse überhaupt, ja. Und macht dort eine rasche Karriere. Er hat große klinische Fähigkeiten. Er wird ganz schnell zum Leiter einer Gruppe, die sich speziell mit psychoanalytischer Technik beschäftigt. Und damit sind wir schon bei seiner Rezeption der Psychoanalyse. Ergänzt Helmut Dahmer. Freuds Musterschüler tritt 1920 mit nur 23 Jahren der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung bei. Er heiratet im Jahr darauf die Psychologin Annie Reich. Sie bekommen die Töchter Eva und Lore. 1922 wird Reich Doktor der Medizin und beginnt am Wiener Psychoanalytischen Ambulatorium für Mittellose zu arbeiten. Einer Neugründung interessierter Psychoanalytiker, denn psychologische Hilfsangebote, überhaupt eine psychologische Ausbildung, gibt es damals noch nicht. Mit dem Segen Freuds darf er auch schon Einzeltherapien anbieten. 1925 erscheint Der triebhafte Charakter, sein erstes klassisch-freudianisches Werk, das höchstens im Titel über ihn hinausweist. Denn Triebe, die den Charakter ohne Zweifel prägen, gehören nach Freud gerade deshalb sublimiert. Was Reich mit Freud als Forschungsansatz teilt, ist die Selbstanalyse. Jener triebhafte Charakter ist der Psychologe selbst, der schon einmal anonymisiert über eigene Masturbationsfantasien schreibt. Die Selbstanalyse ist wiederum halb Not, weil noch psychologisches Datenmaterial fehlt, halb Tugend, weil man seine eigenen dunkelsten Triebe eben selbst am besten spürt. Durch seine Arbeit mit Mittellosen beginnt Wilhelm Reich, sich mit den sozialen Ursachen psychischer Erkrankungen zu beschäftigen. Ähnlich wie Deutschland erlebt auch Österreich in den 1920er Jahren politische und soziale Turbulenzen. Dazu kommen alte Moralvorstellungen, auch in Sachen Sexualität. Beengte Wohnverhältnisse, Jugendliche drücken sich für ihre ersten sexuellen Erfahrungen in Hauseingängen herum oder schleichen in Parks. Auch ihren Eltern fehlen die Rückzugsräume dafür. So kommt es zu dem von Freud als Skandal empfundenen Buch »Die Funktion des Orgasmus« von 1927. Ein Vorläufer von Kinsey, könnten wir heute sagen, also im Kinsey der 50er Jahre, der mit Erregungskurven arbeitet und später den Orgasmus auf die simple Formel gebracht hat: Spannung, Ladung, Entladung, Entspannung, also ein Viertakt. Der Schüler Sigmund Freuds will eigentlich nur die Triebtheorie seines Lehrers weiter ausführen. Eine der nicht ganz ausformulierten Stellen im Werk des Meisters. Reich erkennt mit seinem medizinisch geschulten Blick, dass der Orgasmus als Höhepunkt des sexuellen Handelns einer psychoanalytischen Erforschung harrt. Was daran ist Physiologie, was daran Psychologie? Er ist überzeugt, dass sich die von Freud behauptete Libido, jene verborgene, aber alles bestimmende Triebenergie im Menschen, messen, zählen, wiegen lässt. Das ist die Funktion des Orgasmus. Ausreichende messbare Triebabfuhr, wenn man es richtig macht. Während Freud vermutet, dass wir als polymorph-perverse Menschen ins Seelenleben treten, mit einer uferlosen Libido ausgestattet also, die erst durch Kultur und Erziehung auf gelegentlichen Geschlechtsverkehr beschränkt wird, jedoch lebensgeschichtlich in vielerlei Gestalt wieder emporquillt. In der sogenannten reifen, genitalen, erwachsenen Sexualität lebt die Konkurrenz aller Partialtriebe fort. Der reiche Rückschritt besteht nun darin zu sagen, die Genitalität verzehrt diese frühkindlichen perversen Teiltriebe und hebt sie auf. Der Freud-Schüler sagt nichts anderes, als dass sexuelles Handeln uns von diesem Gespenst Libido erlösen kann. Und zwar der genitale Geschlechtsverkehr, der im Orgasmus gipfelt, als der stärkste, weil am stärksten messbare Triebverzehr. Er kann nicht anders, als Freuds Theorie zu renaturalisieren, in eine biologische Anthropologie zurückzuverwandeln. Die Funktion des Orgasmus trägt den Untertitel zur Psychopathologie und zur Soziologie des Geschlechtslebens. Betrachten wir die vasomotorischen Erscheinungen im Zustande sexueller Erregtheit, so fallen vor allem das Herzklopfen und das Hitzegefühl im Körper auf. Der Herzschlag wird beschleunigt, ebenso bei der Vorstellung einer kommenden Gefahr wie bei der einer zu erwartenden Sexuallust. Beiden liegt die gleiche spezifische Empfindung am Herzen zugrunde. Dazu kommt die Tatsache, dass das Herz in Symptomen und Träumen sehr häufig die Bedeutung des Genitals hat. Bei einer Patientin war das rhythmische Klopfen der erregten Klitoris direkt mit dem Herzklopfen assoziiert. Während sie sexuell fantasierte, drückte sie beide Hände in der gleichen Weise ans Herz, wie sie sie vor der Verdrängung des Onaniewunsches an die Klitoris gedrückt hatte. Im Beginn des Sexualaktes konzentriert sich die Erregung immer mehr auf den Genitalapparat. Wir können also sagen, dass sich während des Sexualaktes die Erregung immer mehr vom vegetativen auf das sensible Nervensystem überträgt und schließlich auch das motorische Nervensystem und die Muskulatur erfasst. Diese Überleitung bedeutet Entlastung des vegetativen Nervensystems und Erledigung der Sexualerregung im sensomotorischen System. Das Buch enthält folgende Widmung: Meinem Lehrer Professor Sigmund Freud in tiefer Verehrung. Doch die Differenzen stehen nun schwarz auf weiß da. Statt im therapeutischen Gespräch, das individuelle lebensgeschichtliche Lösungen für das Libido-Problem bringen soll, Freuds berühmter Redekur, plädiert Wilhelm Reich für den unmittelbaren Abbau von angestauter genitaler Energie im Sex. Das ist der Ansatz von Reich und das ist offensichtlich eine enorme Verengung schon in der ersten Rezeption, die auch dem Freud aufgefallen ist, schon 1927, als ihm Reich seine Genitaltheorie offerierte mit Widmung. Er hat erwartet, dass der Freud die Dinge sieht wie er, dass er glaubt, dass sie endlich dieses heikle, schwierige, tabuierte Thema als Psychoanalytiker angehen, ist wirklich großartig, weiter so. Stattdessen war Freuds Kommentar: So dick? So viele Seiten zu diesem Thema? Und damit begann die Differenz Freud-Reich. Insofern hat Freud Reich schon unterstellt, dass er da etwas übertreibt und ein persönliches Problem eigentlich so ein Stück weit in den Vordergrund vielleicht stellt. Das war Freud dann schon nicht mehr ganz geheuer. Also so genau auf die Sexualität zu gucken, das wollte er nicht. Oder war es etwas ganz anderes? Sigmund Freud war selbst ein streng positivistisch arbeitender Mediziner gewesen, der erst durch berufliche und private Zwänge jenen Pfad verließ und im Wien des späten 19. Jahrhunderts die damalige Modekrankheit der Hysterie zu untersuchen begann, hinter der, wie er bald sah, alle möglichen unbehandelten Neurosen, Zwänge, Ängste steckten. Das war die Vorgeschichte zu seiner Traumdeutung. Nun ging es um das Bewahren des psychoanalytischen Erbes. 3 Jahre nach der Funktion des Orgasmus veröffentlichte Freud sein Antwortbuch »Das Unbehagen in der Kultur«, in dem er den Verzicht auf spontane Lusterfüllung, dazu gehört auch Sex über ein bescheidenes Maß hinaus, als die notwendige Voraussetzung für das Gelingen von Gesellschaften ausgab. Daher das sprichwörtliche, für ihn unvermeidbare Unbehagen, das wir in der Kultur empfinden. Wien als intellektueller Magnet hatte diese beiden Psychologen zusammengeführt, die sich jetzt entfremdeten, was ihr Leben lang anhalten sollte. Beide haben mit ihren Ideen tiefe Spuren hinterlassen. Wilhelm Reich ist unter anderem auch ein Vordenker der heutigen Sex-Positivity-Bewegung. Er hat sie sogar begrifflich geprägt. Er dachte erstmals, dass es Gesellschaften wie Individuen gibt, die Sexualität als grundsätzlich gut und gesund betrachten, während andere eine negative Sichtweise auf sie haben und versuchen, die Libido zu unterdrücken. Für ihn ist eine freie sexuelle Entfaltung die wichtigste Grundlage für ein glückliches Leben. Auch gesellschaftlich. Jede Sexualunterdrückung macht sie anfällig für kollektive Störungen. Er bezeichnet seine Genital- oder Orgasmustheorie, denn der genital erzeugte Orgasmus steht für ihn ganz oben, als Sexualökonomie. Weil es auf die messbaren Erregungskurven ankommt, die Sex uns verschafft. Und da ist nicht jeder Sex gleich effektiv. Nebenbei stellt er Freuds Lehre vom Kopf auf die Füße. Nicht psychische Leiden sind ursächlich für die Störung unserer sexuellen Erlebnisfähigkeit, sondern umgekehrt. Weil Sex aber allen Menschen zur Verfügung steht, steht auch psychische Gesundheit allen Menschen zur Verfügung. So kommt Wilhelm Reich zu seiner zweiten berühmten Maxime. Hilf dir selbst und erkämpfe dir die Mittel zur Selbsthilfe. Aber bis zuletzt hatte er in Rangeley, Maine, also wo er mit der Organenergie gearbeitet hat, in dem selbst erbauten Forschungslabor, eine Freud-Büste. Also das heißt, er hat Freud aus der Entfernung immer auch sehr verehrt. Nicht? Also alle Ambivalenzen einer richtigen Vater-Sohn-Beziehung. Thomas Barth ist psychoanalytisch ausgebildeter Psychotherapeut, Dozent an der Sigmund Freud Privatuniversität Wien und Musiker. Für die ORF-Fernsehdokumentation Wer hat Angst vor Wilhelm Reich von 2009 hat er den Soundtrack geschrieben. Und er hat zusammen mit Mike Stern, Gerald Weasley und anderen Spitzenmusikern den Song Friends aufgenommen, der eben zu hören war. Barth verweist auf dieses besondere Wien, das Reich nach dem Ende der Habsburger Monarchie 1918 erlebte. Mit Hungersnöten, Armut und Kälte. Wo man auch schon mal in dicken Wintermänteln psychoanalytisch praktizieren musste. Es ist gleichzeitig das sogenannte Rote Wien, wo Politik und Gesellschaft unter sozialdemokratischer Dominanz im Gemeinderat gar nicht anders konnten, als sich um die Lebensumstände der Arbeitenden und Bedürftigen zu kümmern. Das muss ja damals unvorstellbar schwierig gewesen sein. Auch die hohe Zahl an unehelichen Kindern, an illegalen Abtreibungen. So kommt es im Wien der 1920er Jahre, ähnlich wie in Berlin, zu einem Aufschwung des Wissenwollens, der engagierten, experimentellen Intellektuellen. Beispielhaft drückt sich das im Freud-Umfeld aus, in dem Wilhelm Reich aktiv ist. Er war, so wie andere, wie zum Beispiel auch Otto Fenichel, auch gesellschaftlich und politisch sehr interessiert und hat eben versucht, seine sexuellen Ideen oder Therapievorschläge nicht jetzt an die privilegierten Bürger zu bringen, sondern an die armen Leute. Und er hat auch gratis gearbeitet. Und diese Beratungsstellen waren pro bono. Er hat auch sehr stark die soziologische, die soziale und auch politische Ebene des Menschen hineingebracht. 1927 liest Wilhelm Reich Das Kapital von Karl Marx und schließt sich danach den extrem Linken an. Im roten Wien sitzt er damit zwischen allen Stühlen. Den Psychoanalytikern ist er mit seinem biologistischen Blick auf Seelenleben und diesem Engagement zu weit links. Die Kommunisten wiederum misstrauen seiner psychoanalytischen Herkunft. Für Thomas Barth steckt in Reichs Rückschritt, im Hinblick auf Freud, jedoch zugleich eine interessante Weiterung. Er hat sich beschäftigt mit der Wissenschaft des Lebendigen und da insbesondere mit dem Phänomen des Pulsierens, der Ausdehnung und des Zusammenziehens, der Kontraktion und der Ausdehnung. Und was er beobachtet hat, ist, was er auch genannt hat, den Orgasmusreflex, dass wenn man zum Höhepunkt kommt, Mann oder Frau, dass dann eine Phase einsetzt von unwillkürlichen muskulären Pulsationen. Reich ging es nicht nur ums, jetzt simpler gesagt, ums Kommen, um den Höhepunkt, sondern um die Schwingungsfähigkeit des menschlichen Organismus, was auch im Zusammenhang mit dieser Lebensenergie, die er dann später Orgonenergie genannt hat, steht. Reich hat auch reingebracht ganz stark das Körperelement. Klar, denn was ist körperlicher als Sex? Gleichzeitig findet er im Kopf statt. Und so war der körperliche Reich, der sich auch gegen Freuds Modell vom Ödipus-Komplex wandte, für Thomas Barth selbst in ödipalen Mustern gefangen. In der von ihm in Selbstanalysen beschriebenen sexuellen Sehnsucht nach der Mutter, im schlechten Gewissen über ihren Selbstmord, in der Beziehung zum Lehrmeister Freud. Gefallene Engel nennen manche, die nicht wenigen Schüler Freuds wie C.G. Jung oder eben Wilhelm Reich, die eigene Lehren jenseits des Übervaters der Psychoanalyse entwickelten. Aber vielleicht sollten uns diese oft stark überhöhten Konflikte zwischen den großen Psychologen des 20. Jahrhunderts gar nicht interessieren. Denn liegt nicht vieles an ihnen einfach an der Rätselhaftigkeit der menschlichen Psyche? Die Bedeutung von Gefühlen für uns wurde lange unterschätzt. Was Gefühle sind, ist dabei gar nicht so leicht zu beantworten. William James, einer der Begründer der Psychologie im 19. Jahrhundert, hatte bereits angenommen, dass sie Begleiterscheinungen körperlicher Vorgänge sind. Freuds große Leistung war dann die Entdeckung des unbewussten Gefühlslebens und wie sehr es uns bestimmt. Die große Leistung von Wilhelm Reich war es, die Bedeutung der Sexualität für das menschliche Selbsterleben zu erkennen. Dass die freie Entfaltung unserer Sexualität eine der Grundlagen für ein gesundes, erfülltes Leben ist, klingt trivial. Aber Sexualität war und ist in den meisten Gesellschaften ein Tabu. Die tatsächlich gelebte Sexualität kann sich von dem propagierten moralischen Ideal allerdings sehr unterscheiden. Unser sexuelles Verhalten ist widersprüchlich. Darauf verwies in den 1950er Jahren der US-amerikanische Sexualforscher Alfred Charles Kinsey in seinem berühmten Kinsey Reports. Etwa die Hälfte der Bevölkerung ist zu einem gewissen Grad bisexuell. 46% der Männer hatten sich als Erwachsene sowohl heterosexuell als auch homosexuell betätigt oder auf Personen beiderlei Geschlechts in diesem Sinn psychisch reagiert. 6,3% aller Orgasmen von Männern und Frauen werden durch homosexuelle Kontakte erreicht. Masturbation ist unter Männern äußerst weit verbreitet. Frauen, die vor ihrer Ehe masturbierten, sind in ihrer Ehe nicht weniger sexuell befriedigt. Statistisch ist ihre sexuelle Zufriedenheit sogar höher. Und diese Ergebnisse erhob Kinsey in den angeblich so prüden 1950er Jahren. Wir handeln sexuell also viel offener, als wir darüber reden. Ein wahrscheinlich zeitloser Befund, auf dem Wilhelm Reich aufbauen konnte, als er sich fragte, wo unsere Lust eigentlich sitzt. Sie scheint am Ende doch mehr Physiologie als Psychologie zu sein. Und ich glaube, da hat Reich in vielen, vielen Zusammenhängen recht bekommen, dass jede Emotionalität eine körperliche Erregung zugrunde liegt. Für Annelie Keil, emeritierte Professorin für Gesundheitswissenschaften an der Universität Bremen, hat Wilhelm Reich in den 1920er Jahren jenen Bereich erkundet, den wir heute ganz selbstverständlich Psychosomatik nennen. Also die Wechselwirkung von Körper und Seele. Ähnlich wie ein anderer großer Freud-Schüler, C.G. Jung. Der hat dann nicht so einen Erfolg gehabt wie Jung. Ich würde sagen, er war eine Randfigur. Er hat tatsächlich qualitativ die Sexualität erforscht. Also wenn er Leute in seinen Therapien hatte, hat er nicht nur gefragt, haben Sie Sex? Sondern er hat gefragt, wie erlebst du den? Ja, ist es lustvoll? Welche Fantasien hast du dabei? Und da kam er tatsächlich dahin festzustellen, die Art und Weise, wie ein Mensch Lust leben kann, und insofern würde ich das gerade von dem bloßen Orgasmus wegnehmen, ist ein Prädiktor für ganz viele Faktoren. Daran kann ich feststellen, wie gut dieser Mensch im Leben ist und wie gut dieser Mensch in seinem Körper ist. Marc Rackelmann, Paar- und Sexualtherapeut in Berlin und Mitherausgeber der Werke Wilhelm Reichs. Die Lust im Kopf, der Orgasmusreflex und überhaupt unsere Lebendigkeit haben also oft ganz handfeste Gründe. Man muss eine Situation in einer Wohnung haben, in der man sich nicht gestört fühlt, in der man sozusagen diese Zweisamkeit wirklich auch genießen kann. Ja, sie sind in der Woche gar nicht in der Lage, neben den auch zärtlichen Versorgungsproblemen, die man in einer Familie und Beziehung hat, sozusagen denen gerecht zu werden. Und dann hofft man auf ein gemütliches oder freies oder befriedigendes Wochenende. Und dann muss man sich aber schon wieder auf die Arbeit vorbereiten und die Kinder haben andere Ideen als die Eltern und so weiter. Weshalb Wilhelm Reich den erfüllten Orgasmus eben nicht als einen einmal festgesetzten Idealzustand ansah, sondern als die Frucht einer lebendigen Beziehung. Der gemeinsame Orgasmus ist sehr selten. Es ist zwar ein sehr schönes Erlebnis, aber genauso schön kann es sein, den Orgasmus des Partners bewusst mitzuerfahren und mitzuerleben. Darum möchte ich dir raten, dich nicht darauf zu trimmen, unbedingt immer einen Orgasmus und ihn auch immer gleichzeitig haben zu müssen. Diese Zeilen stammen nicht von Wilhelm Reich, sondern aus einem Aufklärungsbuch für junge Menschen von 1986. Zu den Pioniertaten Reichs gehört es, dass er ganz ähnliche Aufklärungstexte schon in den 1920er Jahren schrieb und verbreitete. Reden wir über Sex. Homo sapiens ist in seiner Sexualität anders als alle Tiere und selbst als seine nächsten Verwandten die Menschenaffen. Er ist die einzige Spezies, die an jedem Tag des Monats Sex haben kann. Forscher rätseln, was der evolutionäre Mehrwert dieser Gabe ist. Rein faktisch beruht sie auf dem versteckten Eisprung der Menschenfrau, der für den Menschenmann unsichtbar ist, wodurch er nicht wissen kann, ob er gerade ein Kind zeugt oder nicht. Pavianweibchen zeigen mit einem roten Hinterteil an, dass sie gerade fruchtbar und paarungsbereit sind. Diese so andere menschliche Sexualität benötigt einen besonderen Umgang mit ihr, einen offenen, aufgeschlossenen, würde Wilhelm Reich sagen. Die Struktur des Charakters und die Krankheit der Gesellschaft. 1928 bis 1933. 1929 eröffnet Wilhelm Reich in der Wiener Blindengasse die erste Sexualberatungsstelle Österreichs, die sich dezidiert an Arbeiterinnen und Arbeiter richtet, das einfache Volk. Die Politisierung Reichs kommt aus seiner psychologischen Arbeit, wie er sie begreift, erklärt Marc Rackelmann. Wenn ich mir anschaue, unter welchen Bedingungen Menschen leben, dann kann ich die psychische Verfasstheit von Menschen, die psychische Gesundheit nicht losgelöst sehen von den gesellschaftlichen Bedingungen, die in der Stadt findet. Das war damals eben die Arbeiterklasse, Wohnungsnot, prekäre Verhältnisse. Der Psychologe ist jetzt orthodoxer Kommunist. Dialektischer Materialismus und Psychoanalyse lautet ein Text Wilhelm Reichs aus dem Jahr 1929. In diesem Jahr hält er auch in der sowjetischen Hauptstadt Moskau eine Vorlesung über Psychoanalyse. Sexualaufklärung für die Kommunisten ist nun seine Sache. Und er hat dann festgestellt, dass Wien ihm doch zu konservativ war, um das wirklich gut machen zu können. Und in Berlin spielte die Musik, wie gesagt. Andreas Peglau ergänzt. Also er war immer mehr ein Außenseiter, er hat sich auch immer mehr politisch aus dem Fenster gelehnt. Er hat sich sogar als Kandidat für die Kommunistische Partei dann aufstellen lassen in Wien. Er hat versucht, sich zu beteiligen an Streiks oder an Massenkundgebungen. Ja. Und insofern war er einfach immer nach freudschem Verständnis immer untragbarer. Er hat, könnte man sagen, aus Sicht von Freud die Psychoanalyse immer mehr kompromittiert. Und dementsprechend wurde er immer mehr auch geschnitten oder abgewertet. Also es war einerseits der Wunsch, notgedrungen aus Wien wegzugehen, und es war aber auch die Hoffnung, in Berlin geht mehr. Und es hat ja auch 3 Jahre für ihn funktioniert, bis eben Januar 33. 1930 zieht Wilhelm Reich von Wien nach Berlin, in die Künstlerkolonie Wilmersdorf, die in den 1920er Jahren für Künstler, Journalisten und Wissenschaftler errichtet wurde, um ihnen preiswerten Wohnraum zu bieten. Reich stürzt sich in die praktische Arbeit. Er initiiert den Deutschen Reichsverband für proletarische Sexualpolitik als Unterorganisation der KPD, abgekürzt Sexpol, und gründet den Sexpol Verlag. Es gab in der Weimarer Republik auf dem Gebiet der Sexualität bereits eine Reformbewegung. Marc Rackelmann? Wenn ich mich richtig erinnere, gab es in Deutschland Anfang der 30er um die 400 Sexualberatungsstellen von unterschiedlichsten Verbänden geführt. Der Verband, in dem Reich mitgearbeitet hat, war da nur einer von vielen, möglicherweise aber der radikalste. Die hatten hier in Berlin-Charlottenburg eine Sexualberatungsstelle speziell für Jugendliche, von Jugendlichen. Die Jugendlichen verteilen Kondome und klären über Selbstbefriedigung auf. Das war schon revolutionär und da war er seiner Zeit weit voraus. Reich reist als linker Agitator für öffentliche Reden und Vorträge durch ganz Deutschland. Er schließt sich der Bewegung der KPD gegen das Abtreibungsverbot an. In Büchern wie Der Einbruch der Sexualmoral von 1932 thematisiert er lebensferne Sittlichkeitsvorstellungen und eine auf sexuelle Unterdrückung ausgelegte Politik, die erst zu Neurosen als Massenphänomen führten. Der Psychologe ist zu einem gewissen Teil Politiker, der eine Sozialbewegung zur Befreiung der menschlichen Sexualität ins Leben gerufen hat. Marc Rackelmann, der sich intensiv mit Reichssexpolarbeit der Berliner Jahre beschäftigt hat, sieht durchaus, dass diese parteipolitisch gefärbt war. Aber eben auch fand ich sehr faszinierend zu sehen, wie modern die Diskussionen waren, die damals geführt wurden. Sowohl über Gleichberechtigung, sexuelle Selbstbestimmung von Mädchen und Frauen. Als ich das gelesen hatte, dachte ich, da lagen die noch Anfang der 30er vor dem, wie es dann 68 folgende diskutiert wurde. Fand ich sehr beeindruckend. Und mit seiner Sexpol gelang es ihm, einer der ganz wenigen kommunistisch-psychoanalytischen Agitatoren, die es überhaupt gegeben hat, Zehntausende sozialistische Jugendliche in Berlin zu Massenkundgebungen zusammenzurufen, weil er das Konzept vertrat, wenn wir diese Jugendlichen von der damals natürlich in der Arbeiterschicht, genauso wie bei den Angestellten, bei den Beamten, in der gesamten Kultur hochgradig für uns heute kaum mehr vorstellbaren Tabuierung alles Sexuellen, Schuldbewusstsein wegen Onanie und so weiter, Masturbation, wenn wir diesen Druck wegnehmen könnten. Und der propagierte also größtmögliche Freisetzung der jugendlichen Sexualität, Straflosigkeit und so weiter und so weiter. Dann werden diesen Jugendlichen auch das Joch des Kapitalismus abschütteln wollen. Was bei den zu dieser Zeit schon stalinistischen Funktionärskadern der KPD auf regelrechte Abscheu stößt. In seinem Sachcomic Wilhelm Reich, kurz und knapp, stellt der Schriftsteller David Zane Meyerowitz diese Konfrontation damals in einem Streitgespräch zwischen Wilhelm Reich und einem KPD-Kader dar. Er legt der Partei eine Reihe von Vorschlägen vor. Alle Aspekte des Alltags politisieren. Tanzboden, Kino, Krämerladen, Schlafzimmer, Kneipe, beim Buchmacher. Das ist das Kräftereservoir der Revolution. Keine öden Flugblätter, bitte. Nicht vor Autoritäten ducken, sich den Polyp einfach in Unterhosen vorstellen. Aber das wichtigste politische Ziel ist die Befreiung der Sexualität und das Streben nach Glück. Das ist keine Parteiangelegenheit, das ist Privatleben. Wenn ein Parteimitglied ein sexuelles Problem hat, wird es daran denken, nicht an Parteiarbeit. Reich überfordert die Genossen und eckt erneut an. Marc Rackelmann? Da, wo wir jetzt gerade sitzen, ich bin da vorhin dran vorbeigefahren, sind wir ungefähr 1,5-2 Kilometer weg von seinem Wohnhaus. Das heißt, er hat hier in der Schlangenbader Straße in Wilmersdorf das entwickelt, was man heute die Körperpsychotherapie nennen würde. Also hat er seine Therapie weiterentwickelt. Mit der Körperpsychotherapie verlässt der Therapeut endgültig die Redekur nach Freud. Auch Reich hatte seinen Patienten bisher nur verbal ein anderes körperliches Lustempfinden angeraten. Jetzt in Berlin werden seelische Störungen unter Einbeziehung des Körpers behandelt. Besonders die Muskulatur steht dabei im Fokus, auch die Atmung, um anhand von Spannungs- und Entspannungshaltungen die Symptomgeschichte eines Patienten gleichsam abzuklopfen. Eine unausgeglichene Selbstwahrnehmung tritt so zutage. Alte Gefühle, Ängste, Wut, die alle in unserem Körper gespeichert sind. Umgekehrt kann eine falsche Körperhaltung negative Gefühle erst auslösen. Funktionelle Identität nennt Wilhelm Reich diesen Zusammenhang. Er denkt so konsequent seinen Ansatz weiter, dass sich alle seelischen Haltungen somatisieren, also irgendwo im Körper niederschlagen. Es ist eine Frucht seiner ersten Therapieerfahrungen in Wien, als ihm gerade die nonverbalen Äußerungen seiner Patienten interessant vorkamen. Etwa das unbewusste Grinsen eines Mannes, der vom Tod seines Vaters berichtete. In seinen Vorträgen und Reden thematisiert Reich weiterhin den Ursprung dieser Fehlhaltungen, die für ihn aus den unfreien Lebensbedingungen der Menschen kommen. Die Therapien werden im elterlichen Schlafzimmer durchgeführt. Gleichzeitig geht der überzeugte Kommunist regelmäßig in einem Berliner Reitstall reiten. Da kommt eben seine großbürgerliche Herkunft her. Er ist ja auf einem Landgut groß geworden. Und das zeigte sich dann da. Also er hatte einerseits ja was sehr Zugängliches. Also er war jemand, von dem die Jugendlichen auch sagten, mit dem kann man gut reden, der hört einem zu. und gleichzeitig hatte er immer auch was Herrisches. Ob herrisch oder nicht, Wilhelm Reich ist mit seinem Ansatz, unser Inneres als einen Reizbewältigungsapparat mit Input und Output, aber ohne ein obskures Eigenleben zu sehen, dem gegenwärtigen Forschungsstand der Psychologie näher als Sigmund Freuds Psychoanalyse. Und das mutet fast wie eine Ironie an. Denn dieser naturwissenschaftliche Blick auf die Seele hatte den jungen Freud vor der Traumdeutung ja selbst geprägt. In dieser Nähe zum naturwissenschaftlichen Blick der heutigen Psychologie liegt eine Zukunftsträchtigkeit des Ansatzes von Reich und eine narzisstische Kränkung der Psychoanalyse, die von den Psychoanalytikern noch gar nicht so lange überwunden ist, wie sich Helmut Dahmer, einst Redakteur der von Alexander Mitscherlich begründeten Zeitschrift Psyche, erinnert. Ich kenne noch die Version, ich habe diese Zeitschrift für Psychoanalyse zwischen 1968 und 1992 redigiert und herausgegeben. Reich war ein Verrückter. Reich war verrückt. Diese Sicht auf Reich bleibt ein stabiler Topos, der durch Reichs späteres Leben aber auch noch unendlich viel Nahrung bekommt. Aber erst einmal unterbindet die Zeit jede Forschung und treibt alle auseinander. Das Jahr 1933 beginnt. Anfang März flieht Reich, von den Nationalsozialisten dreifach verfolgt, als Jude, Psychoanalytiker und Kommunist, mit seiner Frau und den Töchtern nach Wien und weiter nach Kopenhagen. Annie Reich geht mit Eva und Lore schließlich nach Wien zurück. Denn ihr Mann hatte seit etwa einem Jahr eine Affäre mit der Berliner Kommunistin und Balletttänzerin an der Staatsoper Elsa Lindenberg, die ihm nach Dänemark folgt. Sie wird nun Reichs zweite Frau, ohne dass beide jemals heiraten werden. Näher gekommen waren sie sich über ihre politische Arbeit. Willi Reich lernte ich kennen, als ich nachts mit einem Eimer Kleister und Anti-Hitler-Plakaten durch Berlin lief. In jenem März 1933 erscheint im Sexpol-Verlag, der mit ihm nach Kopenhagen umzieht, die Charakteranalyse, von manchen als Wilhelm Reichs Hauptwerk bezeichnet. Wo er die Idee gehabt hat, dass es energetische Blockaden bei uns im Körper gibt, die aufgrund von muskulären Verspannungen entstanden sind. Und das ist eigentlich genau die Quintessenz der auch modernen Körpertherapie. Sagt der Psychotherapeut Thomas Barth. Es sind oft seelische Widerstände, die diese Blockaden ursprünglich auslösen. Er nennt jene Festung aus körperlichen und seelischen Verhärtungen, die uns vor weiteren unangenehmen Erlebnissen schützen, den Charakterpanzer. Denn ein Mensch mit einem wirklich offenen Charakter habe gar keinen. Er könne sich in jeder Situation anders, jeweils angemessen verhalten. Die beste Garantie für einen so fluiden oder genitalen Charakter, wie Reich ihn nennt, ist für ihn eine erfüllte Sexualität und der tägliche Dreiklang aus Liebe, Arbeit und Wissen. Denn wo soll die Energie für Störungen herkommen, wenn wir sie sinnvoll ableiten? Das ist vielleicht jetzt auch eine grobe Verzerrung von mir. Aber wenn Freud immer so mit der Metapher des Chirurgen oder Archäologen vorsichtig Schicht für Schicht versucht hat freizulegen, nicht? Ist Reich oft wirklich sehr direkt und auch sehr, es hat was mit Aggression zu tun, aber jetzt nicht mit zerstörerischer Aggression, sondern um auch diese Blockaden aufbrechen zu können, den Widerstand an der Wurzel zu packen und rauszuziehen. Also Reich war der Meinung, das, was üblicherweise unter Charakter verstanden wird, ist eine Störung. Leute, die man vorherberechnen kann, der wird sowieso wütend, bei denen stimmt dann irgendwas nicht, weil die einen Teil ihres emotionalen oder auch psychischen Repertoires im Grunde gar nicht mehr drauf haben. Die wissen gar nicht mehr, dass es noch was anderes geht. Für Reich war ja Sexualität schon sehr im Mittelpunkt, meiner Meinung nach zu sehr. Also da ist er meiner Meinung nach zu nah an Freud dran geblieben. Insofern haben Sie schon recht, wenn Sie sagen, dass das auch für Reich natürlich wieder mal mit unterdrückter Sexualität zu tun hat. Wir lernen, unsere Sexualität zu unterdrücken in der Kindheit, weil wir dazu gezwungen werden. Und um die nicht mehr zu zeigen und selber nicht zu fühlen, ja, verpanzern wir uns, werden starr, sozusagen unlebendig. Und dann haben wir diesen Charakter. Und da kommt dann kaum noch was durch von Realität, wenn es dumm läuft. Bis er dann im Grunde auch diesen Absprung gefunden hat, dann mit der Lebensenergie, wo er dann alles darauf zurückgeführt hat. Dieser Absprung, der für manche der Sprung in die Esoterik ist, erfolgt erst Jahre später. Vorerst ist Reich noch fest vom Konzept der Körperpsychotherapie überzeugt, mit dem er direkt an den körperlichen Blockaden der Menschen arbeitet, um so auch ihre seelischen Blockaden zu lösen. Der Inhalt des Seelenlebens interessiert ihn da schon nicht mehr. Und er hat wirklich diese mechanischen Bilder. Wenn man ein Karikaturenbuch über die reiche Ergonomie schreiben wollte oder zeichnen wollte, würde man sagen, der Patient liegt da und Reich mit Hammer und Meißel macht sich daran, die Muskelpanzerung des Patienten zu zertrümmern. Krach! Und der Patient ist glücklich, ja, und würde sozusagen wie Lazarus von der Bahre aufstehen und sagen, ah, jetzt habe ich's. So wie Helmut Dahmer es beschreibt, läuft es, das weiß man heute, natürlich nicht. Reich überschätzte die somatischen Möglichkeiten des Menschen. Unsere Psyche braucht eigene Wege der Behandlung und Pflege. Doch zurück zu jenem Schicksalsjahr 1933. Im September erscheint im Sexpol Verlag gleich das nächste bahnbrechende Werk Wilhelm Reichs, die Massenpsychologie des Faschismus, die er ebenfalls zu weiten Teilen schon in Berlin fertiggestellt hatte. Das Buch entwirft einen bis heute gültigen Blick auf die Begeisterung der Menschen für einen undemokratischen politischen Führer aus psychoanalytischer Perspektive. Und es fasst gleichzeitig seine bisherigen Theorien zusammen. Nur in einer intakten, menschenwürdigen Welt können wir auch eine gesunde Sexualität haben. Ja? Also nicht einfach, ich habe einen Orgasmus und morgen ist Weltfrieden. Und diese intakte, menschenwürdige Welt hatte sich im Dritten Reich unter Hitler, den Reich für denkbar uncharismatisch hielt, in ihr Gegenteil verkehrt. Für ihn stellte sich in der Massenpsychologie des Faschismus daher eine Frage. Wie können Leute so gestört sein, dass sie einer solchen, auch destruktiven und eben nicht charismatischen Führungsfigur so sehr zujubeln und folgen? Und er hat es zurückverfolgt, im Grunde in die Geschichte des Patriarchats. Er hat eben gesagt, die Wurzeln dafür liegen ganz lange zurück. Also irgendwann mal, da ist er von Friedrich Engels ausgegangen und von der Vorstellung, dass es eine Art Urkommunismus-Matriarchat gab, irgendwann mal ist dieses System gekippt und das Patriarchat entstand. Und das Patriarchat ist eben nicht nur, wie der Name sagt, eine Männerherrschaft, sondern es ist im Grunde eine Gesellschaftsordnung, die alles Lebendige, alles Sexuelle unterdrückt, verpönt, ja, die die Menschen halbwegs in Automaten verwandelt, in Untertanen und die so autoritär strukturiert sind, dass sie im Grunde ständig schreien, Führer befiehl, ich folge. Also lauter in der Kindheit schon in der Hinsicht sozusagen neurotisch gemachte, wenn man so will, Wut und Hass gestaute Menschen, die innerlich unbewusst oder bewusst danach gesucht haben, wer kann denn der Feind sein, an den ich meine Wut auslassen kann? Ja, den hat er die Juden, die Kommunisten, dann die Behinderten, die Homosexuellen, was auch immer vorgesetzt hat, sagt, du hier dürft er zuschlagen. Die Erforschung der massenpsychologischen Wirkung Hitlers muss von der Voraussetzung ausgehen, dass ein Führer nur dann Erfolg haben kann, wenn seine persönliche Anschauung, seine Ideologie oder sein Programm an die durchschnittliche Struktur einer breiten Schicht von Massenindividuen anklingt. Dann ergibt sich die weitere Frage, welcher historischen und soziologischen Situation diese Massenstrukturen ihr Entstehen verdanken. So verlegt sich die Fragestellung der Massenpsychologie aus der Metaphysik in die Wirklichkeit des gesellschaftlichen Lebens. Nur dann, wenn die Struktur einer Führerpersönlichkeit mit massenindividuellen Strukturen breiter Kreise zusammenklingt, kann ein Führer Geschichte machen. Das ist die Sexualökonomie der politischen Reaktion, von der im Untertitel des Buchs die Rede ist. Aus massenhaft unterdrückter Lust wird massenhaft gestaute Wut, die dann als Herrschaftsmittel verwendet wird. Das Buch ist bis heute relevant, weil es erklärt, wie obskure politische Führer sich dem Volk anbiedern und dass das beste Mittel gegen diese Feinde der Freiheit unsere Lebendigkeit ist. Es ist zugleich das Abschiedsbuch Wilhelm Reichs von Wien, Berlin und einem Europa, wie er es kannte. Er ist nahezu der einzige Freudianer in der Zeit gewesen, mit seinem, wie immer, relativ engen Verständnis für Triebtheorie und psychoanalytische Technik, der zumindest klar erkannt hat, Psychoanalyse und Faschismus sind Todfeinde. Und auch hier entdeckt Reich wieder ein Stück des großen Sigmund Freud, das dieser um 1933 nicht so radikal weiterentwickeln kann oder will, wie es in seiner Theorie angelegt ist. Freud hatte bereits 1921 in seiner Schrift Massenpsychologie und Ich-Analyse jene Doppelbindung an Führer und Gefolgschaft beschrieben, der wir seit den Zeiten einer Urhorde, die Freud in unserer dunklen Menschheitsvergangenheit vermutete, offenbar nur schwer widerstehen können. Reich immerhin dachte sich Rezepte dagegen aus. Die Psychoanalyse wurde unterdessen im Dritten Reich als Technik weiterbetrieben, allerdings nur in ganz bestimmten Gebieten, wie der vermeintlichen Therapie von homosexuellen SS-Offizieren. Auch psychoanalytische Schriften waren größtenteils nicht verboten. Das NS-Tabu betraf ausschließlich die Schriften von Sigmund Freud, Anna Freud und Wilhelm Reich. Die waren Anathema, die landeten auf den Scheiterhaufen schon 1933. Und noch einen weiteren Bruch bringt dieses Jahr für Wilhelm Reich. Die Kommunisten schließen ihn wegen seiner unorthodoxen Standpunkte Ende 1933 aus ihrer Partei aus. Er gilt ihn als Trotzkist und Sexualprediger, weil er in seiner Massenpsychologie des Faschismus ja genau aufzeigt, warum das Proletariat nicht gegen Hitler aufbegehrt, weil es seine antrainierten Lebensängste auf die Führerfigur projiziert. Später wird Reich, der in den 1930er Jahren Leo Trotzki persönlich begegnen wird, sogar auf einer stalinistischen Todesliste landen. Psychotherapie für alle. So lautet ein Graffito auf einem Stromverteilerkasten in Wien. Ein Satz, der noch einmal darauf verweist, dass sich in unserem Inneren Individuelles und Gesellschaftliches treffen. Weshalb, so die eigentlich logische Schlussfolgerung von Wilhelm Reich, nur ein freier Mensch in einer freien Gesellschaft lebendig sein kann. Kaum ein anderer Psychologe war sich nun auf seiner Flucht vor den Nationalsozialisten über diesen Zusammenhang so klar. Denn wie schrieb er in seiner Massenpsychologie des Faschismus? Versucht man, die Struktur der Menschen allein zu ändern, so widerstrebt die Gesellschaft. Versucht man, die Gesellschaft allein zu ändern, so widerstreben die Menschen. Gedacht, es dauert ewig lang. Und gedacht, dafür wird's ganz groß irgendwann. Ich hab mich dafür grün und blau gewühlt, in zu schweren Sprachen strenge Selbstgespräche geführt. Ich hab gedacht, man muss nur ganz, ganz mutig sein und alles andere kommt verdientermaßen wie von allein. Ich bin immer so fleißig und trotzdem irgendwie reicht's nicht. Leute sprechen oft aus, dass die Sonne scheint. Besorgte Blicke sagen, ich soll nicht zu dringlich sein. Zu viele Leute machen täglich Übungen. In der Freizeit suchen sie milde Rührungen, wo die Dumplings so beigeschmacklos schmecken wie neue Serien unter arschhohen Decken. Da hängt der Haussegen monströs penibel. Ich bleib auf Abwägen, weil zu sensibel. Zu viele Leute sind immer konstruktiv. Ich finde ihr Lächeln ziemlich schwach und auch leicht schief. Und sie sind immer so fleißig, trotzdem irgendwie, weiß nicht. Ich hab gedacht, man hat ein Leben lang und gedacht, es dauert ewig lang. Und gedacht, dafür wird's ganz groß irgendwann. Ich hab mich dafür grün und blau gefühlt, in zu schweren Sprachen strenge Selbstgespräche geführt. Ich hab gedacht, man muss nur ganz, ganz mutig sein und alles andere kommt verdientermaßen und wie von allein. Ich bin immer so fleißig und trotzdem irgendwie reicht's nicht. Thank you. Zu viele Leute trainieren Brust, Po und Selbstbewusstsein. Sie wollen länger leben und noch viel schöner sein. Sie dachten wohl, es geht ein Leben lang, und sie dachten auch, das dauert ewig lang. Zu viele Leute sind jetzt Bilder, sehen glänzend aus. Ihre Wohnungen sind in einem alten Haus. Und wenn man sie fragt, haben sie einfach nur Glück gehabt. Ich finde sie hauptsächlich fleißig. Und trotzdem, auch hier reicht's nicht. Deutschlandfunk Kultur. Ein Uhr, die Nachrichten. Der Arbeitgeberverband BDA kritisiert die Vorschläge der Linkspartei zur Wiedereinführung der Vermögenssteuer. BDA-Hauptgeschäftsführer Kampeter sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, eine solche Steuer würde nicht mehr zu mehr Einnahmen für den Staat führen, sondern zu einer Kapitalflucht ins Ausland. Er reagierte damit auf eine Studie, die die Linkspartei in Auftrag gegeben hatte. Laut der Studie könnte eine Vermögenssteuer dem Staat bis zu 150 Milliarden Euro im Jahr einbringen. Versteuert werden soll ein Vermögen ab 1 Million Euro für Privatpersonen und ab 5 Millionen Euro für Unternehmen. Durchgeführt wurde die Studie vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Der Autor der DIW-Studie Bach sprach von einem ambitionierten Konzept. Er warnte zugleich ebenfalls davor, dass ein Teil der Betroffenen Vermögenswerte ins Ausland verlagern und sich das Steueraufkommen dadurch reduzieren könnte. Mit einer Klausur des Parteivorstands beginnt die SPD heute die Arbeit an einem neuen Grundsatzprogramm. Generalsekretär Klüssendorf sagte vor dem zweitägigen Treffen in Berlin, es gehe darum, das Weltbild und die Haltung der Sozialdemokraten in wichtigen Politikfeldern zu formulieren. Zum Auftakt sind Grundsatzreden der beiden Parteivorsitzenden angekündigt. Finanzminister und Vizekanzler Klingbeil will über Deutschlands Rolle in einer veränderten Weltordnung sprechen. Schwerpunkte der Rede von Arbeitsministerin Baas sollen faire Regeln für die Arbeit in der digitalen Welt sowie gerechte Bildungschancen sein. Die SPD will das neue Grundsatzprogramm bis 2027 vor der Bundestagswahl beschließen. Es löst das Hamburger Programm von 2007 ab. Im Konflikt mit dem Iran hat US-Präsident Trump mit Strafzöllen gegen Handelspartner des Landes gedroht. Trump unterzeichnete ein entsprechendes Dekret. Demnach können Zölle auf Importe in die USA erhoben werden, die aus Ländern stammen, die mit dem Iran Handel treiben. Konkrete Ländernamen nannte der US-Präsident nicht. Als Beispiel für die Höhe der Zölle gab er 25% an. Es handelt sich bei den angedrohten Zöllen somit um eine Option, die sich die USA vorbehalten. Zuvor hatte es erste indirekte Gespräche zwischen Vertretern beider Seiten gegeben. Sie fanden unter Vermittlung Obans in dessen Hauptstadt Maskat statt. Der omanische Außenminister Al-Busaidi sprach von ernsten Gesprächen, die fortgesetzt werden sollten. Zunächst würden die Delegationen aber zu Konsultationen in ihre jeweiligen Länder zurückkehren. Irans Außenminister Araghchi nannte die Unterredungen einen guten Start. Von den USA gibt es bisher keine Stellungnahme. Der Aktienindex Dow Jones hat zum ersten Mal die 50.000-Punkte-Marke übersprungen. Der Leitindex an der New Yorker Börse legte um 2,5% zu auf 50.115 Punkte. Grund waren vor allem steigende Kurse im Technologiesektor. So legten etwa die Aktien des amerikanischen Chipherstellers Nvidia um 7% zu. Beobachter führen das auf die weltweit steigenden Investitionen in künstliche Intelligenz zurück. Die Hürde von 40.000 Punkten hatte der Dow Jones im Mai 2024 genommen. Die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo sind feierlich eröffnet worden. Zum Abschluss der Zeremonie entzündeten die ehemaligen Ski-Alpin-Olympiasieger Deborah Compagnoni, Sofia Goggia und Alberto Tomba das olympische Feuer. Die Eröffnungsfeier fand erstmals an vier Orten gleichzeitig statt. Neben der zentralen Feier im 100 Jahre alten San Siro-Stadion in Mailand wurden Teile der Show in Cortina, Predazzo und Livigno aufgeführt. Die deutsche Delegation wurde von Skispringerin Katharina Schmidt und Eishockeyspieler Leon Dreiseitel angeführt. Die Wettbewerbe werden in 7 verschiedenen Orten im Norden Italiens ausgetragen. Insgesamt nehmen rund 2.900 Athleten aus 92 Nationen teil. Die Spiele enden am 22. Februar. Im Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga haben sich Union Berlin und Eintracht Frankfurt unentschieden 1:1 getrennt. Das Wetter nachts bewölkt, im Süden und Osten teils gefrierender Regen und dabei Glättegefahr. Tiefstwerte +5 bis -3 Grad. Am Tage im Westen örtlich sonnig, sonst gebietsweise Schnee und gefrierender Regen 0 bis 14 Grad. Die weiteren Aussichten: am Sonntag bewölkt oder neblig trüb, vereinzelt Niederschläge, im Westen Auflockerungen, sonst 0 bis 11 Grad. Das waren die Nachrichten. Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Hören Sie nun die zweite Stunde von »Kann Sexualität die Welt retten?« Eine lange Nacht über den Psychologen Wilhelm Reich. Eine Sendung von Jan Decker. Hast du dich ihnen nicht angeschlossen und bist mit ihnen über Land gezogen, weil du Angst vor dem Alleinsein hattest? Auch du brauchtest sie aus vielen Gründen, um zu ihnen zu sprechen, um die Wirkung deiner Worte auf das Denken deiner Mitmenschen zu erfahren, um zu hören, welches Echo deine Worte auslösen, um das hoffnungsvolle Leuchten in den Augen deiner Freunde zu sehen, wenn du ihnen von deinen Hoffnungen und Zukunftsvorstellungen erzählst. Schreibt Wilhelm Reich 1953 im Buch Christusmord, rückblickend über sein sexualpolitisches Engagement für die Kommunisten. Es endete 1933 mit dem Parteiausschluss. Die Jahre seines Exils in Skandinavien, die bis 1939 andauern werden, sind von weiteren Umwälzungen geprägt. Unter anderem entwickelt sich der Psychologe hier zum Naturforscher. Oder verfolgt er damit nur sein altes Thema Sexualität in anderer Gestalt weiter? Um unsere Sexualität heute und die Relevanz von Reichs Denken heute soll es in diesem zweiten Kapitel gehen. Meine Gedanken, sexuell aufgeladen. Traurigkeit, sexuell aufgeladen. Sexuell aufgeladen, sexuell aufgeladen. Sexuell aufgeladen, sexuell aufgeladen. Die Rhythmen des Körpers, 1934 bis 1935. Weil Wilhelm Reich, der gelegentlich herrische Charakter und unermüdliche Arbeiter, seine Meinung auch im Exil lautstark vertritt, kommt es 1934 zum zweiten Bruch, nach dem mit den Kommunisten. Auf ihrem 13. Internationalen Kongress im schweizerischen Luzern trennt sich die Psychoanalytische Vereinigung, der weltweite Spitzenverband der Psychoanalytiker, von ihm, erzählt der Soziologe Helmut Dahmer. Freud hatte damals verantwortliche deutsche Psychoanalytiker gebeten, Reich auszuschließen aus der Psychoanalytischen Vereinigung. Und zwar aus dem Grund, dass Reich, der politische Reich, die mögliche Fortexistenz der Psychoanalyse auch unter den Verhältnissen der NS-Diktatur infrage stellt. Aber diese Rechnung geht nicht auf. Die Psychoanalytische Vereinigung wird auch ohne Reich 1938 in Deutschland zwangsweise aufgelöst. Und Reich wird, ohne dass er es will, nach seinem Rauswurf nun endgültig von einem Mitstreiter zu einem Gegner Freuds. Jahrzehntelang stand der falsche Eindruck im Raum, er sei aufgrund seiner umstrittenen Sexuallehre ausgeschlossen worden. Nein, untragbar ist er für die Kollegen auch weiterhin, auch nach dem Rauswurf durch die Kommunisten, weil er die schon etwas verkrustete Psychoanalyse Sigmund Freuds an linke Gesellschaftsideen anschließen will. Später wird man das Freudomarxismus nennen. Eine auch von Wilhelm Reich nie wirklich ausformulierte Alternative zum orthodoxen Marxismus, die in der 68er-Generation trotzdem hoch im Kurs stehen wird. Das Stigma dieses zweiten Ausschlusses durch die Psychoanalytiker trägt mit dazu bei, das Bild zu prägen, dass Wilhelm Reich verrückt sei, das ebenfalls bis heute existiert. Bis 1934 hatte ich nur meine klinische Theorie, die auf sexualökonomischem Gebiet gewonnen war, auf allgemeines biophysiologisches Tatsachengebiet angewendet. Damit war kein Abschluss der Arbeit gefunden. Im Gegenteil. Nun schien erst recht alles auf den experimentellen Nachweis der Korrektheit der Orgasmusformel hinzudrängen. So der Psychologe und Mediziner später wiederum im Rückblick. Reich vermutet also, dass hinter dem Orgasmus mehr steckt als muskuläres Treiben und psychische Erholung. Er vermutet, dass das vegetative Nervensystem damit zu tun hat, dass es sich ausdehnt bei Lust in allen Facetten und zusammenzieht bei Unlust. Wenn das so wäre, hätte das Gefühlsleben tatsächlich immer auch einen körperlichen Ausdruck und umgekehrt. Um diese Elektrophysiologie der freudschen Urthemen Sexualität und Angst zu untersuchen, muss Reich aber, anders als bisher, naturwissenschaftlich experimentell arbeiten. Dänemark hat ihm 1933 nach 6 Monaten die Aufenthaltsgenehmigung entzogen. Er reist rastlos nach London, Paris, Zürich, Wien, Prag, Malmö, immer auf der Suche nach einer festen Bleibe. Als auch Schweden im Juni 1934 seine Aufenthaltsgenehmigung nicht verlängert, verbringt er den Sommer illegal in Dänemark. Da bietet ihm Harald Schjelderup, Norwegens erster Professor für Psychologie, ein Labor in Oslo an. Im Gegenzug soll Reich dort Charakteranalyse lehren. Also bricht er im Oktober 1934 nach Norwegen auf. Anfang 1935 beginnt er hier mit seinen Versuchen. Dazu der Therapeut Marc Rackelmann. Weil er die These hatte, wenn ein Mensch Lust empfindet, dann geht er in die Expansion, ähnlich wie eine Zelle sich ausweitet, wenn sie zum Beispiel etwas Leckeres findet, auf das sie sich zubewegt. Und in Angstzuständen geht es eher in eine Kontraktion. Und er hat versucht, das überhaupt Widerstandsmessungen nachzuweisen. Und er hat sich immer gewehrt, gegen ein Lebensverständnis, was man so ein kartesianisches Lebensverständnis nennen kann, das Leben als ein Uhrwerk. Also das sind einfach Teile, die mechanisch funktionieren und eins bedingt das andere und es ist letztlich alles vorhersehbar und vorhersagbar. Und er sagte, nein, so funktioniert das Leben nicht. Das Leben funktioniert nach eigenen Gesetzen. Den Rhythmen des Körpers, die wir auch schon vom Orgasmus kennen. Expansion und Kontraktion. Und seine Antwort oder ein Teil seiner Antwort war, was uns verbindet mit allem Lebendigen, ist die Eigenschaft des Lebens zu pulsieren. Konkret ergeben seine Experimente, bei denen er die Hautwiderstände der erogenen und anderer Körperzonen von Versuchspersonen während ihrer Stimulation misst, dass eine Flüssigkeitsfüllung oder Quellung in einem Organ allein noch nicht ausreicht, um das vegetative Organempfinden der Lust zu vermitteln. Zur mechanischen Flüssigkeitsfüllung des Organs muss eine Erhöhung der bioelektrischen Ladung hinzutreten, um den Vorgang als Lustempfindung wahrnehmbar zu machen. Die psychische Intensität der Lustempfindung entspricht der physiologischen Quantität des bioelektrischen Potenzials. Mit anderen Worten, auch die Haut ist erogen. Und zwar nicht nur die Haut unmittelbar an den Geschlechtsorganen. Die sexuelle Erregung korrespondiert mit einer elektrischen Aufladung der gesamten Peripherie unseres Körpers. Alle negativen Affekte, wie Unlust, Angst, Ärger, Druck, gehen stattdessen mit einer geringeren oder keiner Aufladung einher. Sexualität und Angst sind körperlich tief in uns verankert und keine vorwiegend psychischen Phänomene. Aber was ist diese Energie, die da in so vielerlei Facetten pulsierend in uns auftritt, in den Muskeln, der Atmung, dem Denken, der Haut und so weiter. Vorerst lässt sie sich nicht näher fassen. Tina Lindemann, Ärztin in Wien und Vorsitzende der Wilhelm-Reich-Gesellschaft, die in ihrer Praxis eine reichorientierte Körpertherapie anbietet, erklärt, warum für den Psychologen auch jetzt, mit dem neuen Fokus auf generelle Lust- und Unlustzustände, Sexualität wichtig blieb. Weil Sexualität eine Form von energetischem Kontakt zwischen in aller Regel 2 Menschen ist, wo im Körper eines jeden Beteiligten, wenn alles gut läuft und dann im Kontakt miteinander energetisch einfach sehr viel los ist. Das kann wahrscheinlich jeder, der es erlebt hat, gut nachvollziehen. Auch die frühen Wiener Erfahrungen als Therapeut behielten für ihn Gültigkeit, da man sich ja auch energetisch betrachtet, beim Sex klug oder dumm anstellen kann. Seine ganzen, damals sagte man neurotischen Patienten, haben zu 100% kein erfülltes Sexualleben. Und zwar völlig egal, ob es sich um, wie er sagte, Anorgasmie, also die Unfähigkeit, einen Orgasmus zu erleben, handelt, oder ob gerade bei Männern, die damit angeben, sozusagen, schreibt er sehr bildhaft, einen Orgasmus nach dem anderen und ganz viel Sex haben zu können und sich sehr, sehr viril fühlen, eigentlich am Ende bei rauskommt, ja, aber wenn ich einen nach dem anderen habe, war denn der einzelne Orgasmus eigentlich befriedigend? War das wirklich eine komplette Entladung, wie es ihm eben andere Leute beschreiben konnten oder wie er es selber empfunden hat? Komplette Entladung, vollständiger Orgasmus. Es klingt seltsam, wie Wilhelm Reich den sexuellen Akt mit technischen Begriffen versah. Für ihn waren es Untersuchungskriterien. Erleben wir beim Orgasmus jene lustvolle Expansion des Körpers, gipfelnd in unwillkürlichen Muskelpulsationen oder nicht? Bleibt noch angestaute Lust in uns zurück? Deshalb ist es nach Reich wichtig, während des Sex ganz im Hier und Jetzt zu sein, damit diese wichtige Vitalfunktion greifen kann. Und nicht nur während des Sex. Durch die Osloer Versuche sieht der Psychologe in der Orgasmusformel immer mehr eine Formel für allgemeine Lebenslust oder Energie. Psychotherapeut Thomas Barth: Wenn ich mit dem Fokus in einer Sache bin und gleichzeitig aber entspannt, das sind so beide Ebenen müssen offenbar da zusammenkommen, dann kann ich im Hier und Jetzt sein. Nicht? Aber wenn ich zum Beispiel dauernd auf mein Handy schaue, nicht auch, hört man ja immer wieder, auch während des sexuellen Aktes im Handy schaue oder an meine Steuererklärungen denke oder an was, meine erste verflossene Liebe, ja, wo bin ich da? So bewegt sich Wilhelm Reichs Interesse in den skandinavischen Jahren allmählich weg von der Psychologie und Sexualökonomie und hin zur Biologie. Er wird der einzige Schüler Freud sein, der dessen Libido-Theorie in die experimentelle Wissenschaft hineinträgt. Dass Reich seine Sexuallehre nun auf eine allgemeine biologische Grundformel zurückführen zu können glaubt, Leben als ein Pulsieren zwischen einem vegetativen Zentrum und einer vegetativen Peripherie, ist für ihn der Beginn einer neuen Wissenschaft. Und die Sexualität war dafür eben immer auch einerseits Symptom, also gestörte, sag ich mal, lustvolle Sexualität und andererseits auch Ausdruck von Gesundung, wenn das möglich wird. Andere bezweifeln, dass es diesen gesamtbiologischen Begriff von Leben gibt. Es ist leicht, glücklich zu sein. Und es ist schwer, glücklich zu bleiben. Du musst bereit sein, durchs Feuer zu laufen. Du musst bereit sein, den Vater zu bitten, dass er dir beisteht. Es ist ein Teil von meinem Job. Es war mein schwerstes Schulfach. Der Teil von deinem Job, den du gut machst, ist der Teil, über den du dich selbst kaputt lachst. Okay, es ist deine Welt. Mann unter Frauen auf diesem blauen Planeten. Ich dreh mich der Sonne entgegen. Es ist leicht, es ist leicht. Wie geht Tina Lindemann heute in ihrer therapeutischen Arbeit mit den reichen Konzepten zu Sex und vegetativer Energie um? Masturbation. Selbstbefriedigung ist ein Weg, einen Orgasmus zu haben und sich zu spüren. Und ich finde, der steht jedem offen und der ist, solange er nicht sozusagen suchtmäßig gebraucht wird, was wieder dafür sprechen würde, dass es keine gute Entladung und vor allem keinen hohen Energieaufbau oder Aushalten von einem hohen Energielevel gibt, einfach ein guter Weg, um mit sich selber in Kontakt zu treten. Und es gibt in der Körperarbeit, so wie ich sie mache und gelernt habe, eben auch andere Wege, Energie zu entladen. Die Sexualität ist nicht die einzige, es wäre ja auch Quatsch, sonst müssten wir wie die Bonobos ständig durch die Gegend laufen und mit jedem nächsten Sex haben. Sondern es geht eigentlich um die Frage, kann ich Energie haben, kann ich sie für mich genug haben und auch behalten, muss ich sie immer abgeben, kann ich sie aber auch abgeben? Kann ich sie entladen? Kann ich sie so nutzen, wie ich möchte? Oder muss ich sie immer irgendwo hinschicken, weil sie mir sonst Druck macht? Manche Leute nutzen Sport und da kommt es dann wieder darauf an, nutze ich Sport, um mich beweglich zu machen, mich gut zu fühlen? Oder muss ich sozusagen jeden Tag laufen gehen? Das ist wie, als wenn ich 5 Orgasmen am Tag brauche. Ich entlade ständig Energie, aber gleichzeitig baue ich Muskulatur auf, die immer mehr Energie hält. Seine Charakteranalyse entwickelt Wilhelm Reich in Oslo. Nun zur Vegetotherapie weiter. Vegeto, weil sie direkt auf das vegetative Nervensystem abzielt. Da er sein Zentrum im Solarplexus vermutet, einem bedeutenden Nervengeflecht im Oberbauch, wird über Atem- und Bauchpressübungen direkt auf dieses eingewirkt, ebenso auf die Muskeln. Denn, wie Reich schreibt, jede muskuläre Verkrampfung enthält die Geschichte und den Sinn ihrer Entstehung. Die Neurose ist nicht etwa nur der Ausdruck einer Störung des psychischen Gleichgewichts, sondern in einem weit berechtigteren und tieferen Sinne noch der Ausdruck einer chronischen Störung des vegetativen Gleichgewichts und der natürlichen Beweglichkeit. Alexander S. Neal, Pädagoge und Gründer der britischen Reformschule Summerhill, unterzieht sich in diesen Jahren bei Reich in Oslo der Vegetotherapie. Was bedeutete, dass ich nackt auf einem Sofa lag, während er meine steifen Muskeln bearbeitete. Er lehnte es ab, sich mit Träumen zu befassen. Es war eine anstrengende und oft auch schmerzhafte Therapie. Aber innerhalb weniger Wochen fand ich mehr emotionale Befreiung, als ich je gefunden hatte. Reichs Bild des gesunden Menschen ist nun folgendes. Er hat ein befriedigendes Geschlechtsleben und widmet sich jeden Tag etwa zu gleichen Teilen den Lebensenergiequellen Liebe, Arbeit und Wissen. In seinem vegetativen Zentrum wird aus der Beschäftigung mit diesen Quellen Energie produziert und gespeichert, die dann von diesem Kern aus ausströmen kann, bis zu seiner Peripherie und Kontaktfläche der Haut. Tina Lindemann. Und zwischen den beiden Schichten, also Kern und Peripherie, gibt es noch diese mittlere Schicht unserer Muskulatur, wenn man so will. Und im besten Falle sind die eben alle miteinander in Kontakt und ich kann nach Wachheitszustand, nach Tageszeit, nach Interesse nach außen oder nach Kontemplation nach innen frei pulsieren, eine bestimmte Energie für mich behalten, weil die brauche ich zum Leben und den Rest, den ich habe, nutzen, um zu tun, was ich tun möchte. Das ist der bereits bekannte, von Wilhelm Reich an seine neuen Begriffe angepasste, genitale Charakter. 1935, inmitten seiner Experimente zur Elektrophysiologie von Sexualität und Angst, notiert Reich in Oslo: Im Verlaufe der letzten Jahre häuften sich reaktionäre sexual- und kulturpolitische Nachrichten aus Sowjetrussland, die alle Hoffnungen enttäuschten. Im Juni 1934 wurde der Homosexualitätsparagraf wieder eingeführt. In den letzten Jahren wurde die Abtreibung immer mehr bekämpft, wird die Zwangsfamilie wieder hochgehalten, werden die Unterrichtsmethoden immer mehr autoritativ gestaltet, nimmt die Askese-Ideologie immer schärfere Formen an. Wir wissen, dass die Richtung zur Selbstverwaltung des gesellschaftlichen Lebens zugunsten der autoritativen Lenkung der Gesellschaft wich. Diese Notizen fließen in sein Buch »Die Sexualität im Kulturkampf« ein, das im Folgejahr 1936 erscheinen wird und eine wütende Abrechnung mit jener kommunistischen Sowjetunion ist, die er 1929 mit eigenen Augen gesehen hatte. Wilhelm Reich macht also vor allem am Sexualleben der Sowjets das Scheitern dieses Staates fest. Das mag überraschend sein. Heute sind wir es andererseits gewohnt, den Freiheitsgrad von Staaten gerade anhand ihrer Möglichkeiten zur sexuellen Selbstbestimmung zu beurteilen. Die Abkehr von der eigenen kommunistischen Vita heißt jedoch vorerst nicht, dass der Psychologe seinen linksreformerischen politischen Kampf aufgibt. Andreas Peglau präsentiert ein ungewöhnliches Buch. Es ist eine Tarnausgabe. Reich hat mit hohem Aufwand und Gefahr dafür gesorgt, dass viele Exemplare seiner Massenpsychologie nach Deutschland reingeschmuggelt wurden. Das heißt, man nahm immer einen ganz anderen Autor, einen ganz anderen Titel, dass es die Leute nicht in Gefahr brachte, die das lasen. Auf dem Titelblatt des Buches steht: Mystische Erhebung. Ein Buch für junge Männer. Von Pastor Friedrich Traub. Kreuzverlag Marburg. Der Verlag existierte nie, der Titel ist frei erfunden. Pastor Friedrich Traub, ein China-Missionar und Verfasser von Kirchenliedern, existierte wirklich, war aber bereits 1906 verstorben. Und in diesem Buch geht es eben los mit einer sehr, mit Sicherheit von Reich, das wird er sich nicht haben nehmen lassen, geschriebenen, sehr christlich-dogmatischen Einleitung. Ein Sturm der Erhebung braust über unser Volk hinweg, schreibt er da im Vorwort. Mit starker Hand hat der Nationalsozialismus unter Gottes Führung Materialismus und Bolschewismus, Individualismus und Liberalismus überhaupt alles Undeutsche und Unchristliche aus unserem öffentlichen Leben hinweggefegt und so weiter und so fort. Ja? So. Und dann geht es auf Seite 2 weiter. Hitler ist nur objektiv ein Volksbetrüger. Subjektiv ist er ein ehrlich überzeugter Fanatiker des deutschen Imperialismus, dem ein objektiv begründeter Riesenerfolg den Ausbruch der Geisteskrankheit erspart hat, die er in sich trägt. Mit anderen Worten, es geht ab dieser zweiten Seite dann im Originaltext der Massenpsychologie weiter und da lässt Reich ja nichts anbrennen. Ne? Es ist sozusagen der Nachweis dafür, dass Reich also auch nach 1933 keinesfalls aufgehört hat, Verbindungen, das schreibt er auch so, Verbindungen zu den Antifaschisten in Deutschland zu halten und auf seine Art und Weise weiter dazu beizutragen, irgendwie Hitler möglichst bald zu Ende zu bringen. Die Welt der Bione, 1936 bis 1938. Im Jahr 1936 beginnt Reich in seinem Labor in Oslo mit den sogenannten Bionversuchen. Therapeut Marc Rackelmann. In der Mikrobiologie benutzt man immer sterilisierte Präparate. Das heißt, die werden vorher abgetötet mit einem eigens für ihn hergestellten hochauflösenden Leitz-Mikroskop, ich glaube 4000-fache Vergrößerung, hat er lebend Beobachtungen gemacht, sowohl von lebenden Zellen als auch von lebendem Blut. Um seine These nachzuverfolgen, finden wir diese Lebensprozesse auch, wenn wir direkt an einzellige Organismen gucken. Ihm ging es immer darum, herauszufinden, was ist der gemeinsame Nenner? Was ist das, was alles, was lebt, zusammenhält? Seine Antwort kennen wir schon. Die Eigenschaft des Lebens zu pulsieren. Er meint, sie nun auch auf zellulärer Ebene bestätigt zu sehen. Denn bald wird er im Labor unter dem Mikroskop auf ihm bisher unbekannte Gebilde stoßen. Zellstrukturen, die wie aus dem Nichts entstehen. Bläschen, die plötzlich auftauchen, sich materialisieren und wieder zerfallen. Das pulsierende Leben. Er nennt diese Bläschen die Bione. Für ihn sind sie Vorstufen alles Lebendigen. Gebilde des Übergangs vom anorganischen Unbewegten zum organischen Bewegten und Kultivierbaren. Die elementare Funktionseinheit aller Materie. Die Maschinen des Lebens. Damit hat Wilhelm Reich noch immer nicht die Kraft gefunden, die diese Maschinen und alles Lebendige antreibt. Aber er kann seine Orgasmusformel nun von unseren Muskeln, Spannung, Entspannung, über unser vegetatives Nervensystem, Ladung, Entladung, auf die Ebene unserer Zellen zurückverfolgen und sieht, dass dieses Pulsieren dort selbsttätig geschieht, ohne unser Zutun. Er sieht, wie das Leben lebt. Und er vermutet nun, dass wir sterben. Geistig, muskulär, vegetativ, zellulär, wenn wir diese Pulsationsprozesse auf einer dieser vielen Ebenen durchbrechen. Er ist nun weit über die Frage nach der wahren Natur unserer Gefühle hinausgeraten, die Freud und ihn ursprünglich antrieb. Nicht mehr lange und Reich wird annehmen, dass alles Lebendige pure Energie ist, pure Aufladung, während das Tote in all seinen Erscheinungsformen die Abwesenheit dieser Energie ist. Es ist bereits jetzt die vollständige Umstellung Wilhelm Reichs auf die Biologie. Wissenschaftlich sind die Bione bis heute nicht anerkannt. Ebenfalls 1936 kommt es in Oslo zum Treffen zweier Renegaten. Wilhelm Reich begegnet Leo Trotzki, der dort auch im Exil lebt. Reich schätzt an dem legendären Gründer der Roten Armee, der von Stalin im Kampf um die Nachfolge Lenins entmachtet wurde und nun ständig um seinen Tod fürchten muss, dessen Aufrufe gegen Hitler und das Konzept einer Arbeitereinheitsfront gegen den Faschismus. Zwar ist Reich, wie gesagt, kein glühender Kommunist mehr, aber bisher immer noch der Meinung, dass eine fortschrittliche Sexualwissenschaft zwangsläufig politisch und links ist. Helmut Dahmer. Er arrangiert ein Geheimtreffen mit Trotzki, bei dem gar nichts herauskommt. Vielleicht ein letzter Versuch, seine Arbeit mit einem weniger dogmatischen Kommunismus zu verbinden. Nach dem enttäuschenden Treffen wendet sich Reich von allen linken Ideologien ab, auch wenn er den Nöten des kleinen Manns immer verbunden bleibt. Stattdessen bringt er seine neuesten Entdeckungen zu Papier. Er sucht nach den ersten Formen des Lebens. Die Veröffentlichung dazu heißt Die Bione. 1937 erklärt Reich relativ abrupt, er wisse jetzt, dass Freud natürlich ein genialischer Psychologe ist, aber dass man, wenn man dieses Grundübel der Menschheit angehen will, es weder tun kann mit irgendeiner Politik, nicht mal mit der von ihm erfundenen Sexualpolitik und schon gar nicht mit Psychologie, sondern wir müssen die Muskelverspannungen, in denen sich das, was bei Freud Neurose ist oder gar Psychose ist, somatisiert hat, wenn wir die behandeln, dann kommen wir einer Lockerung des Organismus näher und können Menschen auch unter den obwaltenden gesellschaftlichen Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnissen wieder in wirklich lebensfähige, genuss- und arbeitsfähige Menschen zurückverwandeln. Bis heute gibt es in Norwegen eine an Wilhelm Reich orientierte psychosomatische Therapiekultur, die seine damaligen Schüler entwickelt haben. Und diese Schüler gab es durchaus. War Reich doch ein international bekannter Psychologe, als er nach Oslo kam. Hervorgegangen aus der nicht minder prominenten psychoanalytischen Schule um Freud in Wien. Er hatte einen Ruf und auch in Norwegen gab es viele Menschen, die zu ihm in Therapie gekommen sind. Willy Brandt ist ja zu ihm gekommen, der war ja auch ein norwegischer Exilant. Die Frau von Willy Brandt hat in seinem Labor gearbeitet. Er hat ein sehr lebendiges Labor mit vielen Mitarbeitern, die ermöglicht haben, dass er einige Forschung überhaupt machen konnte. Willy Brandt hatte mit seiner ersten Liebe Gertrud Meyer für die Sozialistische Arbeiterpartei im deutschen Untergrund gegen das Naziregime gekämpft. Sie waren unter der wachsenden Gefahr nach Oslo geflohen, wo Meyer den Widerstand ihrer Partei koordinierte und als Kurierin gefährliche Fahrten nach Deutschland unternahm. Da der junge Brandt als Journalist nur sehr geringe Einkünfte hatte, sicherte sie ihren Lebensunterhalt ab 1935 mit einer Stelle als Assistentin bei Wilhelm Reich ab, die sie 6 Jahre lang behalten würde. So wurde Willy Brandt Versuchsperson bei Reichs Hautwiderstandsexperimenten. Der Kontakt blieb erhalten. Man traf sich unter anderem bei illegalen Veranstaltungen der Sozialistischen Arbeiterpartei in Norwegen. 1937 berichtete der spätere Bundeskanzler als Korrespondent norwegischer Zeitungen aus dem Spanischen Bürgerkrieg. Auch dem 16 Jahre älteren Psychologen schrieb er in mehreren Briefen von dort. In einem Dokumentarfilm von 1987 resümierte Willy Brandt: Die Idee, dass autoritäre Herrschaft auch etwas zu tun hat mit sexueller Unterdrückung, war für viele neu und fremd. Und das lädt dann engständige Menschen dazu ein, sich über ihre Unkenntnis, ihr geistiges Unvermögen durch törichte Spöttereien hinwegzusetzen. Ihn zeichnete ja aus, dass er eben unter dem Eindruck der Machtergreifung Hitlers den Zusammenhang, wie ich eben sagte, zwischen autoritärer Herrschaft und Unfreiheit der Menschen auch in ihrem ganz persönlichen Leben, dass er diesen Zusammenhängen große Aufmerksamkeit gewidmet hat. Nehmen wir Willy Brandt beim Wort, können wir Wilhelm Reichs Beitrag zu unserer sexuellen Befreiung als bedeutend betrachten. Was aber können wir heute noch in Sachen Sexualität von ihm lernen? Marc Rackelmann erzählt aus seiner Praxis als Paar- und Sexualtherapeut. Sein Blick auf Sexualität und auf Emotionen finde ich extrem hilfreich. Ich hatte vor 2 Tagen hier eine Frau sitzen, die sagte den Satz, den man wirklich, ich weiß gar nicht, ob der in Lehrbüchern steht, aber der könnte da drin stehen, die sagte, mein Mann will Sex, um sich zu entspannen. Ich kann nur Sex haben, wenn ich entspannt bin. Und das ist ein häufiges Missverständnis, dass Menschen die Sexualität losgelöst sehen von ihrem sonstigen Empfinden. Und wenn ich gerade den Tag voll hatte, mit Arbeit, mit Kindern, mit Haushalt, dann bin ich abends nicht in einem Zustand, wo ich mich jetzt lustvoll entfalten mag und ich mit dir ein langes Liebesspiel reingehe. Reich wird den beiden sagen, schaut euch an, wie ihr mit euch umgeht und erkenne, dass deine Sexualität nichts Mechanisches ist, sondern deine Sexualität ist ein Ausdruck deiner Persönlichkeit. Reich ging es nie um den Sex an sich. Der war irgendwann so genervt davon, dass er den Begriff Sexualität gar nicht mehr verwendet hat, sondern er hat es ein bisschen verschämt genitale Umarmung genannt, weil er diese eher pornografischen Bilder vermeiden wollte, die automatisch mitkommen. Weil er sagte, das Thema ist, dass Menschen es vermeiden, sich wirklich hinzugeben. Also das Thema der Hingabe war ein wichtiges Thema. Als ganzes Wesen mit einem anderen Wesen zusammenzukommen auf einer sexuellen Ebene, ist etwas sehr Forderndes. Und viele Menschen vermeiden es, auch in diese Zartheit und diese Offenheit zu gehen, die es braucht, um wirklich auch eine lustvolle Sexualität leben zu können. Ich weiß nicht, ob Sie den Film gesehen haben, Meine Stunden mit Leo, mit Emma Thompson. Da geht es um eine pensionierte Religionslehrerin, die sagt, mein Mann ist vor ein paar Jahren gestorben. Ich hatte niemals vernünftigen Sex, ich hatte noch nie einen Orgasmus. Ich will jetzt einmal Sex haben. Und sie holt sich einen Escort, einen attraktiven jungen Mann aufs Zimmer und präsentiert ihm ihre Agenda. Das ist also Doggy-Style und Blasen und dieses und jenes. Und der junge Mann macht ihr erstmal deutlich, dass sie nicht in einem Zustand ist, in dem sie jetzt Sex haben können. Weil die Frau ist sehr angespannt. Im Laufe des Films kann man sehen, wie die Frau immer mehr aufweicht und wie man fühlen kann, ah, jetzt kommt sie in einen schmelzenden Zustand, in einem lustvollen Zustand, in dem sie tatsächlich auch gut Sex haben kann. Und das ist das, wo wir hinwollen. Bist du echt? Ich habe mich in diesem letzten Monat lebendiger gefühlt als jemals zuvor in meinem Leben. Ja, du warst mein einziges Abenteuer. Oh, Scheiße. Was soll ich denn sagen? Ich kann gerade nicht, weil ich einen Mann gebucht habe und versuche all meinen Mut für Oralsex aufzubringen. Du musst ja nicht ins Detail gehen. Verstehen wir Wilhelm Reich also falsch, wenn wir zwar für gute innere wie äußere Umstände beim Sex sorgen, aber beim Akt selbst dann doch auf den Orgasmus schielen, damit er den ganzen Körper mit Energie durchflutet? Man kann Reich so lesen und ich glaube, man findet Passagen, da hat Reich was Normatives. Das sind die Teile, die ich unangemessen und auch nicht hilfreich finde. Ich verstehe Reich anders. Tatsächlich ging es Reich in meinem Verständnis um eine menschliche Sexualität, um eine bezogene, dialogische Sexualität. Das war durchaus auch sein Bild. Die 68er haben Reich ja verkürzt auf den Satz "Fick dich frei". Das ist es mit Sicherheit nicht. In Mark Reckelmanns Arbeit gehen Elemente aus verschiedenen Therapierichtungen ein. Körperorientierte Psychotherapie nach Reich, aber auch systemische und Gestalttherapie. Für ihn ist Wilhelm Reich kein Guru der Sexualität, doch ein wichtiger Impulsgeber. Auch ein anderer geläufiger Sexualtherapieansatz geht auf Konzepte Reichs zurück, die Méthode Sexo-Corporelle des Kanadiers Jean-Yves Desjardins, der sich intensiv mit Wilhelm Reichs Arbeiten zur Verknüpfung von körperlichem und seelischem Erleben beschäftigt hatte. Die Methode lehrt, dass wir das gute Zusammenspiel der wichtigsten Reflexzonen im Körper brauchen, um befreit zu leben. In der Terminologie von Desjardins die Beckenschaukel, die Herzschaukel und die Kopfschaukel. Begriffe, die sich unmittelbar aus Reichs Körperpsychotherapie herleiten lassen. Mit ihnen können wir nicht nur einen fluiden Körperzugang entwickeln, sondern auch die Fähigkeit zu einem ganzheitlichen Orgasmus entwickeln, der alle Sinne erreicht und die andere Person spürend, verstehend und liebend mit einschließt. Desjardins Méthode Sexo-Corporelle gilt in der Fachwelt als fundiert und gut anwendbar. Martin Goldstein, Arzt und Psychotherapeut, leitete unter dem Pseudonym Dr. Sommer ein ganzes Team, das von 1969 bis 1984 in der Jugendzeitschrift Bravo Fragen von jugendlichen Leserinnen und Lesern zu Sexualität und Liebe beantwortete. Der in der Nachkriegs-BRD legendäre Dr. Sommer sagte in einem Interview mit der Zeitschrift Stern einmal: Wir sind eine individualistische Gesellschaft. da geht es um den Einzelnen und weniger um die Beziehungs-, also Liebesfähigkeit. Zu jeder Beziehung gehört aber Kommunikation. Schon Wilhelm Reich wollte deutlich früher von der männlichen Sexualität weglenken, hin auf die Beziehung zwischen den Menschen. Sein Werk ist heute immer noch aktuell. Sinngemäß sagte er, habt Kontakt mit den Frauen und vögelt nicht nur herum. Als sich Annelie Keil als Professorin an der Universität Bremen mit Wilhelm Reich beschäftigte, stand für die Gesundheitswissenschaftlerin ebenfalls die Frage nach unserer Lebendigkeit im Mittelpunkt, wie sie Reich in diesen skandinavischen Jahren beschäftigte und weniger die reine Sexualökonomie der frühen Wiener und Berliner Zeit. Sie versteht Lebendigkeit dabei mehr als eine soziale Größe, als die gelungene Selbstintegration des Lebens in das Lebendige, mit dem Orgasmus als einem, aber nicht dem einzigen möglichen Höhepunkt dieser Selbstintegration. Er ist auch für sie ein ganzheitliches Geschehen, bei dem verschiedene Funktionen zusammentreten müssen. Die körperliche Funktion mit der geistigen Funktion, mit der emotionalen Funktion, mit der sozialen Funktion und ich würde heute hinzufügen der spirituellen. Davon spricht Reich im Christusmord auch, das heißt die Verbundenheit mit dem Ganzen der Schöpfung. Zum Christusmord, diesem bemerkenswerten Spätwerk Wilhelm Reichs, kommen wir noch. Sich nie ganz, aber doch manchmal völlig eins zu fühlen mit der inneren wie äußeren Welt, das ist für Annelie Keil die Seinsqualität des Orgasmus. Mit Reich teilt sie die Ansicht, ihn nicht auf einen sexuellen Moment zu reduzieren, sondern ihn als eine Potenz zu sehen, allen Lebensprozessen eine größere Lebendigkeit zu verleihen. Weshalb der Psychologe von der orgastischen Potenz als einem Kriterium körperlicher wie psychischer Gesundheit sprach. Wichtig ist es demnach, überhaupt solche Gipfelereignisse im Leben zu haben. Also der Versuch, einmal für einen Moment zu spüren, du bist okay und alles andere ist okay. Nicht als ein Ausweichen vor allem, was dann auch in der Realität da ist, sondern von dem Kampf darum, sich zu befreien. Insoweit hat dieser Begriff der orgastischen Potenz sehr viel mit Emanzipation in einem tiefen Sinne, mit Befreiung zu tun, sich als Wesen vollständig zu empfinden. Im nächsten Moment sieht man auch die eigenen Defizite. Leila France, Orgonon. Der Titelsong ihres 1997 erschienenen Albums. Im Songtext pilgern zwei junge Menschen zu Wilhelm Reich, um bei ihm die Geheimnisse des Orgasmus zu studieren. Dieses heftige, elektrische Feld. Im Schoß des Lebens zu Hause sein. Für die heilende Kraft dieser Haltung braucht es eben nicht den Orgasmus. Aber er ist, wird eine Beziehung gut gepflegt und stehen alle Mittel dazu zur Verfügung, vom schönen Blumenstrauß bis zu partnerschaftlicher Verlässlichkeit, ein Lebendigkeitsträger par excellence, der uns auch an bereits verlorene Lebendigkeit erinnern kann. Denn der Weg zu einer orgastischen Potenz nach Reich heißt, alle Behinderungen und Verpanzerungen möglichst wegzulassen. Das heißt, das Denken, das Fühlen in eine Einheit zu sehen und auch eine soziale Situation zu erleben, in der das möglich ist. Und das werden immer nur kurze Momente sein, also wie im physischen Orgasmus. Aber es geht eigentlich um ein weiteres Feld. Das heißt, immer wieder die Verengung, die Verpanzerung, auch die Schutzmaßnahmen, die notwendig sind, weil die Umwelt ja nicht freundlich ist, die beweglich und plastisch zu halten. Reich hat immer wieder von einer Plastizität geredet. Plastizität, äußere wie innere Beweglichkeit. Das meint nicht Opportunismus, sondern die Fähigkeit, unsere Lebensbedingungen flexibel an unsere Ansprüche anzupassen. Diese fast schon philosophische Lebenseinstellung zieht bei dem Atheisten Wilhelm Reich parallel zur Entdeckung der Bione ein, wie zahlreiche Zitate aus den skandinavischen Jahren und später belegen. Das grundsätzliche Ausweichen vor dem Wesentlichen ist das Problem des Menschen. Ich bin dein Arzt. Und da du diesen Planeten bevölkerst, bin ich ein planetarer Arzt. Ich bin kein Deutscher. kein Jude, kein Christ, sondern Bürger der Erde. Doch vor allem ein Zitat, das nur mündlich überliefert ist, er aber häufig ausgesprochen haben soll, zeigt am besten, was Wilhelm Reich mit der Plastizität alles Lebendigen meinte. Jeder Mensch hat irgendwo recht. Nehmen wir einmal an, die Bione existieren. Dann wären solche philosophischen Anwandlungen nichts Überraschendes. Auch der Physiker Werner Heisenberg etwa, einer der Begründer der Quantenmechanik, suchte im Nachgang zu dieser bahnbrechenden physikalischen Theorie nach einer Versöhnung von Physik und Spiritualität. Im Mai 1937 publiziert Reich jedenfalls in seiner Zeitschrift für politische Psychologie und Sexualökonomie einen Bericht über die Ergebnisse der Bion-Versuche. Dass diese Zeitschrift noch so heißt, ist dann nunmehr eine Reminiszenz an seine alte politische Arbeit. Er verkündet in diesem Bericht den Beginn von Krebsforschungen als Zweig der Bion-Versuche. Denn könnte nicht auch diese tödliche Zellkrankheit durch Blockaden der natürlichen Pulsation alles Lebendigen ausgelöst sein? Bald erscheinen über 100 Artikel in allen Osloer Tageszeitungen, in denen sich unter anderem Psychologen, Biologen und Krebsforscher gegen Reich aussprechen. Zudem ist die Verlängerung seiner Aufenthaltsgenehmigung für Norwegen nicht sicher. Monatelang bleibt die angespannte Situation bestehen. Dann vermittelt einer seiner Studenten, der US-Amerikaner Theodore P. Wolfe, Wilhelm Reich im Jahr 1939 einen Lehrauftrag mit Laborkapazitäten an der New School for Social Research in New York. Dazu Tina Lindemann. Er musste eben dann auch wieder weg und hat einen Teil seiner Arbeit dort hinterlassen, hat den Orgonakkumulator, seine Energiekiste, sage ich mal, freundlich, dort gefunden und ist dann mit Sack und Pack und seinem ganzen Archiv nach Amerika mit dem letzten Schiff, bevor die Nazis auch dort angekommen sind. Der Orgon-Akkumulator wird ebenfalls später noch eine Rolle spielen. Zwei Beziehungen werden durch Wilhelm Reichs Umzug in die USA in die Brüche gehen. Seine Partnerin, die Tänzerin Elsa Lindenberg, eine Pionierin der Tanztherapie, bleibt in Norwegen. Reichs Assistentin Gertrud Meyer wiederum reist dem Psychologen im Sommer 1939 in die USA voraus, um seine Ankunft vorzubereiten. Als die deutsche Wehrmacht im April 1940 Norwegen besetzt, kann sie nicht mehr zurück. Daraufhin trennen sich auch die Wege von Gertrud Meyer und Willy Brandt. Tokotronic, Lied der Jugend. Erschienen ist der Song 2013 auf einem Album, das Musiker dazu einlud, Texte von Wilhelm Reich zu vertonen. Sein Gedicht Lied der Jugend hatte Wilhelm Reich noch in Norwegen 1938 geschrieben. Jungen und Mädchen, heran! Kämpft euer Leben klar und voran. Schüret die Flamme unseres Willens, niemals der Lüge gefügig zu sein. Pflanzet die Kräfte der Lebensfreiheit tief in die Sinne der Menschen ein. Fort mit dem Spießer, weg mit dem Knechte. Leben soll nie mehr betrogen sein. Das Lied der Jugend zeigt einen Wilhelm Reich im Übergang, der von der Psychoanalyse kommend bei der Bionenforschung gelandet ist und nicht bei ihr stehen bleiben wird. Kein Wunder bei diesen vielen Wechseln, dass jeder Mensch bis heute seinen eigenen Wilhelm Reich hat, der wahlweise ein Sexprediger, ein seriöser Naturwissenschaftler, ein Kommunist, ein Esoteriker oder einfach nur ein Psychologe ist. Und jeder hat wohl irgendwo recht. Aber warum sollte uns Reich heute überhaupt noch wichtig sein? Die britische Schriftstellerin Olivia Lang hat 2021 ein Buch veröffentlicht, das vom langen historischen Kampf um unsere körperliche Freiheit handelt. Wilhelm Reich ist der Protagonist von Everybody, A Book About Freedom. Sie hatte es angesichts des Brexits, der Kritik an der Flüchtlingsbewegung und des internationalen Aufstiegs der Rechten zu schreiben begonnen. And I was thinking a lot about how bodies were implicated in those stories. Ich musste viel darüber nachdenken, wie sehr dabei auch Körpervorstellungen eine Rolle spielen mochten. Desirable bodies and undesirable bodies. Etwa, dass wir medial so viel mit starken und begehrenswerten Körpern konfrontiert werden. It was as if the great freedom movements of the 20th century were being undermined one by one. Denn plötzlich wurden da scheinbar alle großen Freiheitsbewegungen des 20. Jahrhunderts in Frage gestellt. And so I really wanted to go back and try and tell the story of those movements of sexuality. Deshalb wollte ich die Geschichten dieser Freiheitsbewegungen noch einmal erzählen und da genau untersuchen. War der Kampf um homosexuellen Frauen oder Bürgerrechte oder um unsere sexuelle Befreiung nicht immer auch einer um die Befreiung unserer Körper? Und beim Erzählen dieser Geschichten kam dann irgendwann auch Wilhelm Reich ins Spiel. I had had Reichian-based therapy in my 20s. I was very interested in his ideas. Reichs Ideen hatten mich schon immer interessiert, aber beim ersten Entwurf für das Buch spielte er kaum eine Rolle. Erst als ich mehr in den Stoff eintauchte, merkte ich, er kam immer wieder vor. So I'd be writing about sexuality, and there's Reich with his radical ideas about sexual politics. Wenn ich über Sexualität schreiben wollte, war Reich da mit seinen radikalen Ideen einer Sexualpolitik. Wenn ich über Krankheit schreiben wollte, war da Reich mit seinen provokanten Ideen zu Krebs und Organenergie. Wenn ich über Protestbewegungen schreiben wollte und darüber, wie Gefängnisse eingesetzt werden, um sie zu kontrollieren, war Reich wieder da. Der selbst einer Protestbewegung angehörte und die letzten Monate seines Lebens im Gefängnis verbrachte. Und so weiter. I couldn't tell the book without returning over and over again to his stories. Mir wurde klar, dass ich das Buch nicht schreiben konnte, ohne immer wieder auf sein Leben und seine Gedanken zurückzukommen. So schob er sich gewissermaßen in den Mittelpunkt meines Buchs. He sort of muscled his way into the very center of it. And I think it was also important to me that he is in my mind. Heute ist Wilhelm Reich fast vergessen. Die spannenden Konzepte seiner frühen und mittleren Jahre sind es leider auch, ob nun der Charakterpanzer oder die Massenpsychologie des Faschismus. Those ideas have been lost because of the much more woo-woo ideas of his later life. Wahrscheinlich, weil einige seiner späteren Vorstellungen so seltsam waren und alles überlagerten. Ich habe also versucht, da ein bisschen Ordnung zu schaffen. Doch auch aus einem anderen Grund bot es sich an, eine Hauptfigur wie ihn zu haben. Reich war kein Held und kein Heiliger, sondern ein komplexer Charakter. Ein Denker mit spannenden und weniger spannenden Ideen. Das passt doch wunderbar in unsere Zeit, wo jemand schnell für eine vermeintlich falsche Äußerung kritisiert oder sogar gecancelt wird. Bad ideas. And I really wanted to make that the center of my book. Sadly, Reich was actually quite homophobic. Leider war Reich, wie viele Menschen seiner Zeit, homophob. Zu meiner Überraschung spielte er trotzdem für Feministinnen der 1960er und 1970er Jahre wie Andrea Dworkin oder Susan Sontag eine überragende Rolle, weil er Frauen besser verstand als alle anderen dieser frühen Sexualreformer, weil er der einzige von ihnen war, der Vergewaltigungen ganz klar verurteilte. Oder das Recht von Frauen auf Abtreibung verteidigte. Because I think of all of the first generation of sexual liberationists in the early 20th century. Seine sexualpolitischen Schriften waren so etwas wie die Blaupause für die Werke dieser späteren Feministinnen. Er war auch sehr praktisch in seinem Denken. Wilhelm Reich begriff, dass Frauen keine befreite Sexualität erleben können, solange sie nicht das Recht auf ein gewaltfreies und selbstbestimmtes Leben haben. His understanding that women couldn't experience free liberated. Mich berührt es sehr, dass er so mutig dachte, als er gerade einmal Anfang 20, Anfang 30 war. I found that really deeply touching that he was at that period in his life in his 20s and 30s. Olivia Leng sieht die Aktualität von Wilhelm Reich auch in der weitgehenden Abhängigkeit unserer Welt heute von digitalen und anderen Technologien gegeben. Wir leben in einer gefährlichen Zeit, was die Allgegenwart von Technologien angeht. Ich denke, wir müssen uns regelmäßig von ihnen lösen und wieder Erfahrungen als physische Lebewesen machen. Nichts anderes sagt uns Reich. With that kind of tenderness of being a physical animal. Er sah in uns die Zerbrechlichkeit von physischen Lebewesen, die allerhöchstens 100 Jahre auf dieser Erde haben. Auch unser Umgang mit Technologien sollte davon geprägt sein. Was brauchen wir als diese physischen Lebewesen, die wir sind? Was tut uns gut? Dass er unsere Lebendigkeit so ernst genommen hat, ist ein Grund, warum mich seine Ideen so stark ansprechen. Als die Schriftstellerin ihr Buch beendete, war der Brexit schon vollzogen. Aber die Covid-19-Pandemie und die mit ihr verbundenen Ausgangs- und Umgangsbeschränkungen brachten neue Verluste an Freiheit mit sich, auch für unsere Körper. Diese Zeit hat doch allen eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig körperliche Nähe für uns ist, wie wichtig es ist, Dinge gemeinsam mit anderen zu tun und in einem Körper zu leben, der sich frei bewegen und ausdrücken kann. Wir leben nun einmal in diesen physischen Körpern, die krank werden und irgendwann sterben. Aber gerade weil wir vergänglich sind, können wir uns auch so gut in andere hineinversetzen. Deshalb bleibt der Körper als Kategorie absolut wichtig, wenn wir über Menschen nachdenken. Und damit kommt auch wieder Wilhelm Reich mit seiner körperorientierten Psychologie ins Spiel. Für Olivia Lang ist das vor allem der Reich vor seinem Aufbruch in die USA. Reichs later ideas really took him in that kind of direction in a way that I think is very tragic. Die Konzepte, die er in den USA entwickelte, sind oft seltsam, während seine Ideen davor viel greifbarer sind und sich immer um unsere Freiheit drehen und wie diese auch davon abhängt, ob wir uns in unseren Körpern zu Hause fühlen oder nicht. Nehmen wir sein Bild vom Charakterpanzer. Wir wissen doch alle, dass unser Körper Erfahrungen speichert, nicht nur unser Gehirn. Und Schauspieler verwenden ihren Körper, wenn sie einen Charakter darstellen wollen. Dass unser Körper also viel mehr ist als nur Haut und Knochen, das ist Wilhelm Reichs vielleicht bis heute relevanteste Idee. Gleichzeitig sind wir gerade völlig besessen von Wellness, Muskeln und makellosen Körpern. Aber eine Sache an Körpern blenden wir dabei völlig aus, weil sie uns zu viel Angst macht. Und Reich hat das sehr klar erkannt. Unser Körper bewahrt auch all unsere emotionalen Verletzungen und Traumata auf. Reich really was very innovative in his understanding of how the body functions as a storehouse for emotional trauma. Denken wir also weiter über unsere Körper und unsere Lebendigkeit nach. Und über Wilhelm Reich, der sich in diesem Moment im August 1939 auf einem Schiff nach New York befindet. Da ist er bereits mehrfach das Opfer wütender publizistischer Angriffe geworden, musste erleben, wie seine Bücher vernichtet wurden, wie er aus Verbänden und Ländern hinausgeworfen wurde, wie staatliche Akteure ihn sogar verfolgten. Und trotzdem bleibt er auch jetzt noch seiner großen Mission verpflichtet. Der Suche nach dem Lebendigen. Ob er diese Mission in den USA vollenden kann? Das werden wir im dritten Kapitel der Langen Nacht über den Psychologen Wilhelm Reich erfahren. So wie es ist, ist Liebe. Und es ist auch eine gute Idee. Da schließt du an meiner Schulter ein, es braucht alle meine Energie. Ruhig zu bleiben mit dir und den Gedanken, du fühlst dich wohl bei mir, es braucht alle meine Kraft, so ein Zuhause. Bleiben mit dir. Heute waren so viele Kranke in der Bahn. Dabei weiß ich, was man dagegen machen kann. Mit dir geht wieder einer weg. Und unten links bei mir Herr Langwild steht links, jetzt rechts. Und dabei lächle ich täglich ehrlicher. Na, ich schätze mal, dass man nichts erzwingen kann. Deutschlandfunk Kultur. Zwei Uhr, die Nachrichten. Im Konflikt mit dem Iran hat US-Präsident Trump mit Strafzöllen gegen Handelspartner des Landes gedroht. Trump unterzeichnete ein entsprechendes Dekret. Demnach können Zölle auf Importe in die USA erhoben werden, die aus Ländern stammen, die mit dem Iran Handel treiben. Konkrete Ländernamen nannte der US-Präsident nicht. Als Beispiel für die Höhe der Zölle gab er 25% an. Es handelt sich bei den angedrohten Zöllen somit um eine Option, die sich die USA vorbehalten. Zuvor hatte es erste indirekte Gespräche zwischen Vertretern beider Seiten gegeben. Sie fanden unter Vermittlung Omans, in dessen Hauptstadt Muscat, statt. Der omanische Außenminister Al-Busaidi sprach von ernsten Gesprächen, die fortgesetzt werden sollten. Zunächst würden die Delegationen aber zu Konsultationen in ihre jeweiligen Länder zurückkehren. Irans Außenminister Araghchi nannte die Unterredungen einen guten Start. Trump kündigte weitere Treffen an. Die EU-Kommission will es Russland mit neuen Sanktionen schwerer machen, Einnahmen aus Öl- und Gasexporten zu generieren. Wie Kommissionspräsidentin von der Leyen mitteilte, sollen sogenannte maritime Dienstleistungen verboten werden, die den Transport russischen Rohöls per Schiff ermöglichen. Dazu zählen etwa Versicherungen, Charterschiffe sowie Reparaturen. Ein Teil dieser Dienstleistungen wird bislang auch von westlichen Unternehmen erbracht. Die EU-Kommission schlägt außerdem Strafmaßnahmen gegen weitere russische Banken vor. Auch solle die Liste der mit einem Importverbot belegten Metalle und Chemikalien aus Russland erweitert werden. Von der Leyen betonte, Russland werde nur dann ernsthaft an den Verhandlungstisch kommen, wenn es unter Druck gesetzt werde. Damit das Sanktionspaket in Kraft tritt, muss es von den EU-Mitgliedstaaten einstimmig angenommen werden. Es wäre das 20. Paket seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine vor fast 4 Jahren. Der Arbeitgeberverband BDA kritisiert die Vorschläge der Linkspartei zur Wiedereinführung der Vermögenssteuer. BDA-Hauptgeschäftsführer Kampeter sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, eine solche Steuer würde nicht zu mehr Einnahmen für den Staat führen, sondern zu einer Kapitalflucht ins Ausland. Er reagierte damit auf eine Studie, die die Linkspartei in Auftrag gegeben hatte. Laut der Studie könnte eine Vermögenssteuer dem Staat bis zu 150 Milliarden Euro im Jahr einbringen. Durchgeführt wurde die Studie vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Der Autor der DIW-Studie Bach sprach von einem ambitionierten Konzept. Er warnte zugleich ebenfalls davor, dass ein Teil der Betroffenen Vermögenswerte ins Ausland verlagern und sich das Steueraufkommen dadurch reduzieren könnte. In Deutschland fehlen mehr als 1.500 Lebenskontrolleure. Das geht aus Angaben des Bundesverbandes der Lebensmittelkontrolleure Deutschland hervor. Der Bundesvorsitzende des Verbandes Maschke sagte der Welt am Sonntag, derzeit könne nur die Hälfte der geplanten Kontrollen durchgeführt werden. Man konzentriere sich deshalb auf Bereiche mit besonders hohem Risiko, so Maschke. Neben dem allgemeinen Fachkräftemangel seien auch schlechte Bezahlung und Sparzwänge der Kommunen Grund für den Personalmangel. Bundesweit gibt es derzeit rund 2.500 Lebensmittelkontrolleure in etwa 430 kommunalen Behörden. Die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo sind feierlich eröffnet worden. Zum Abschluss der Zeremonie entzündeten die ehemaligen Ski-Alpin-Olympiasieger Deborah Campagnani, Sofia Goggia und Alberto Tomba das olympische Feuer. Die Eröffnungsfeier fand erstmals an vier Orten gleichzeitig statt. Neben der zentralen Feier im 100 Jahre alten San Siro-Stadion in Mailand wurden Teile der Show in Cortina, Predazzo und Livigno aufgeführt. Die deutsche Delegation wurde von Skispringerin Katharina Schmidt und Eishockeyspieler Leon Dreiseitel angeführt. Die Wettbewerbe werden an sieben verschiedenen Orten in Norditaliens ausgetragen. Insgesamt nehmen rund 2.900 Athleten aus 92 Nationen teil. Die Spiele enden am 22. Februar. Das Wetter: nachts bewölkt, im Süden und Osten teils gefrierender Regen, Glättegefahr. Tiefstwerte plus 5 bis minus 3 Grad. Am Tage im Westen örtlich sonnig, sonst gebietsweise Schnee und gefrierender Regen 0 bis 14 Grad. Am Sonntag bewölkt oder neblig trüb, vereinzelt Niederschläge, im Westen Auflockerungen 0 bis 11 Grad. Das waren die Nachrichten. Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Hören Sie nun die dritte und letzte Stunde von »Kann Sexualität die Welt retten?« Eine lange Nacht über den Psychologen Wilhelm Reich. Eine Sendung von Jan Decker. Ich träume immer noch von Orgonon und wache weinend auf. Du machst Regen und du bist gerade noch greifbar, wenn der Schlaf und du mich fliehen. Aber immer wenn es regnet, sehe ich dich wieder. Wie die Sonne, wenn sie aus den Wolken hervorbricht. Dann weiß ich, dass irgendwann etwas Gutes geschieht. Du wirktest zu klein in ihrem großen schwarzen Auto, um eine Bedrohung für die Mächtigen zu sein. Ich kann dich nicht vor der Regierung verstecken, Daddy. Cloudbusting von Kate Bush ist der Lieblingssong des Wiener Musikmanagers Stefan Redelsteiner. Es geht darin um einen Wissenschaftler, der eine Maschine erfindet, mit der man Regen machen kann. Dieser Wissenschaftler ist Wilhelm Reich. Erzählt wird der Song aus der Perspektive seines Sohns Peter, der als Kind das Drama der späten Lebensjahre Wilhelm Reichs hautnah mitbekam. Für Stefan Redelsteiner ist es ein Song, der die ganze Welt umarmt und trotzdem Wehmut ausstrahlt. Wehmut ist eine naheliegende Assoziation, wenn es um Wilhelm Reichs Wirken in den USA geht. Der Bezugsrahmen seines Denkens wird noch weiter. Er will die ganze Welt umarmen. Seine Lebensumstände sind aber schwierig. Auf seine eigene Weise hat sein Denken ein erstaunliches Nachleben. Bis heute. Im Buch Der Traumvater von Peter Reich schreibt der Sohn des Psychologen: Manchmal stoßen wir Löcher in die Wolken und manchmal vereinigen wir mehrere Wolken. Ein anderes Mal, wenn es ein schlechter Tag ist, setzen wir sie nur in Bewegung. Und zeitweilig spielen wir einfach und fangen den Wind ein. Einmal näherte sich ein fürchterlicher Hurrikan. Der Radiosprecher bezeichnete ihn als sehr gefährlich, da er direkt auf die Küste von Maine losbrauste. Wir begaben uns alle hinaus und hantierten mit unseren Gerätschaften, worauf der Hurrikan verschwand. Daddy meinte, wir seien Menschen der Zukunft. Kate Bush hatte das Buch in den 1980er Jahren begeistert gelesen und Peter Reich gefragt, ob sie Motive dieser Kindheitsautobiografie des Sohns von Wilhelm Reich für ihren Song Cloudbusting verwenden dürfe. Der Psychologe war da schon lange verstorben. Peter Reich stimmte zu. Der Song gefiel ihm. Dann weiß ich, dass irgendwann etwas Gutes geschieht. Denn Kate Bush hatte wie Peter Reich dieser eigentlich tragischen Vater-Sohn-Geschichte eine positive Lesart gegeben. Ja, ein Vater, der mit Rohren, die er in den Himmel richtet, Regen zu machen glaubt, Das kann mitreißend für ein Kind sein. Aber wenn er wie Wilhelm Reich wegen solcher Vorstellungen und Apparate schließlich ins Gefängnis kommt? In seinem letzten Lebensdrittel tritt immer mehr ein eigenbrötlerischer, genialischer, oft auch jähzorniger Reich hervor. Manche sagen ein Verrückter. Ein Reich jedenfalls, der durch die Traumata seines Lebens gezeichnet ist. Strenge Erziehung, Selbstmord der Mutter, Soldatenzeit im Ersten Weltkrieg, Vertreibung aus 4 Ländern, aber auch aus seiner jeweiligen wissenschaftlichen und politischen Heimat, sobald er eine gefunden hatte. Die Entdeckung der Orgon-Energie, 1939 bis 1951. 1939. Der Exilant kommt, aus Norwegen flüchtend, in diesem Sommer in den USA an und beginnt mit seinem Lehrauftrag an der New School for Social Research in New York. Sein Haus und sein Labor stehen im Stadtteil Forest Hills. Schon in Oslo hatte Reich zu den ersten Formen des Lebens geforscht und die Bione entdeckt. Es sind bisher unbekannte Energiebläschen in Zellen, die sich aus dem Nichts materialisieren. Für ihn sind sie die Grundbausteine allen Lebens. Doch er bringt noch eine andere Entdeckung aus Norwegen mit. In einem dunklen Kasten hatte er eine zerfallende Zellkultur vergessen und beobachtete darin nun seltsame Strahlen. Und nicht nur dann. Zu meinem nicht geringen Erstaunen sah ich dieselben Strahlen, die bläulichen Schwaden ebenso wie die hellen Strichstrahlen, auch im leeren Kasten. Die Energie, welche die Bione bei ihrem Zerfall abgeben, scheint sich zu erhalten, was allen naturwissenschaftlichen Gesetzen zuwiderläuft. Es sei denn, es handelt sich um eine ganz eigene Energie. Reich zieht nach weiteren Experimenten in Forest Hills drastische Konsequenzen. Erstens. Es gibt eine Lebensenergie jenseits des Stofflichen. Die Bione strahlen nicht ab, weil sie stofflich sind, sondern alles Leben ist diese Strahlung, die sich materialisieren kann. Er nennt diese Lebensenergie Orgon, weil er sie im Zuge der Untersuchung des menschlichen Orgasmus entdeckt hat. Zweitens. Ein bloßer abgeschirmter Kasten kann als Therapieinstrument eingesetzt werden, da sich in ihm diese Orgonstrahlung oder Energie offenbar anreichert. Der Orgon-Akkumulator ist geboren. Ein durch mehrere Schichten Metall und Wolle von der Umgebung abgeschirmter Raum. Etwa so groß und breit wie eine Telefonzelle, der unsere Lebensenergie stärkt, wenn wir in ihm sitzen. Ein Körper- und Seelenheiler. Aus der Vegetotherapie macht Reich die Orgontherapie, bei der zu all seinen früheren Therapieformen wie Sexualberatung, Körpertherapie und Vegetotherapie jetzt solche Sitzungen im Orgonakkumulator hinzutreten. Außerdem betrachtet er nun alle Lebensprozesse im Menschen nicht mehr stofflich, sondern rein energetisch. Sämtliche körperlichen und seelischen Störungen sind Folge eines Mangels an Orgon, sprich Lebensenergie. Drittens. Wenn es eine Lebensenergie jenseits anderer physikalischer Energien gibt, dann muss es auch eine eigene Zerfallskraft für sie geben. Sonst würde sich diese Energie ja, auch wenn sie langsamer zu zerfallen scheint, unendlich erhalten. Die Deadly Orgon Energy ist geboren, kurz DOR. Die tödliche Orgon-Energie, die alles Leben zerstören kann, hält man sie nicht auf. Die eben nicht nur für menschliche Depressionen und körperliche Gebrechen verantwortlich ist, sondern auch für Kriege und Wüstenbildung. Denn mit genug Lebensenergie würde sich das Leben auf all seinen Organisationsstufen ja heilend selbst regulieren. Also muss man die DOR vernichten. Etwa Regen erzeugen, indem man den Himmel mit Orgon-Akkumulatoren in Röhrenform bestrahlt. Der Cloudbuster ist als Idee geboren. Als es ihm Jahre später gelingt, mit diesem Flakgeschütz, das aus nichts als zusammengebundenen leeren Röhren besteht, Regen zu machen, meint Wilhelm Reich, die Orgon-Energie in der Atmosphäre nachgewiesen zu haben. Und wieder ist es für Reich, wie schon bei der Entdeckung der Bione, der Beginn einer neuen Wissenschaft, während es für andere ein falsch verstandener Universalismus ist. Dazu Therapeut Marc Rackelmann. Ich bin mir völlig bewusst, dass sich das total abgedreht anhört. Gleichzeitig weiß ich, dass es eine Reihe von Forschern gab, die ebenfalls mit diesem Gerät Experimente gemacht haben und die damit teilweise auch mit staatlichen Genehmigungen in Wüstengebiete gefahren sind, wie nach Israel oder nach Nordafrika. Und die konnten diese Ergebnisse von Reich damals bestätigen. Also tatsächlich scheint an diesen Dingern, die er entwickelt hat, was dran zu sein. Dabei gleicht das tödliche Dor von Reich nicht auf erstaunliche Weise dem vom späten Freud angenommenen Todestrieb im Menschen namens Thanatos. Es ist ja schon nochmal ein großer Unterschied zu sagen, dass in der Natur eine physikalische Energieform zustande kommen kann, die dann schädigende, krankmachende oder tötende Einflüsse hat. Das ist was anderes, als zu sagen, der Mensch an sich genetisch, biologisch schleppt schon und zwar immer den Trieb mit sich rum, Menschen zu ermorden, zu quälen und so weiter. Also insofern würde ich es schon nicht gleichsetzen, aber es ist schon interessant, dass es da so Ähnlichkeiten gibt. Sagt der Therapeut Andreas Peglau. Und es hat eine bittere Ironie, dass die Orgonlehre, die Wilhelm Reich den Ruf eines Scharlatans einbringen wird, sich ausgerechnet in den USA entfaltet, wo er, erneut als ein Star der europäischen Psychoanalyse empfangen, sogar noch bessere Forschungsbedingungen vorfindet als in Oslo. Doch trotz Dor und seiner Energiekiste, dem Orgon-Akkumulator, er wird heute in Lehrbüchern immerhin als einer der Väter der modernen Psychosomatik gehandelt. Schreibt an Einstein, nicht? Ich habe den Beweis für die Orgonenergie. Einstein schreibt zurück, habe das im Labor untersuchen lassen, es muss sich um einen Messfehler handeln. Temperaturdifferenz in der Kiste, außerhalb der Kiste, nicht? Solche Dinge. Vor diesem Absagebrief Albert Einsteins, den Helmut Dahmer anspricht, treffen sich beide im Februar 1941 beim ebenfalls exilierten Physiker Einstein in Princeton. Reich hat einen Orgon-Akkumulator mitgebracht, den er ihm zu Untersuchungszwecken dalassen will. Einstein beobachtet dieselben rätselhaften optischen Phänomene in der leeren Kiste, die Reich beschrieben hat. Bläuliche Schwaden und Strahlen. Hat aber ganz natürliche Phänomene für die Erklärung gefunden, sodass es sich nicht ausgegangen ist, laut Einstein, jetzt eine kosmische Energie, ein Orgon, zu postulieren. Reich hat dann einige Male noch nachgefasst Briefe und Beweise geliefert, aber Einstein hat dann nicht mehr geantwortet. Also symbolisch der sich abwendende, versagende, die Liebe des Sohnes oder Anerkennung versagende Vater. Thomas Barth glaubt, dass Wilhelm Reich enorm unter seiner wissenschaftlichen Vereinsamung litt. Der Psychologe reagiert trotzig. In seinem Verlag, der ab 1942 nicht mehr Sexpol Verlag, sondern Orgon Institute Press heißt, erscheint Jahre später unter dem Titel The Einstein Affair eine Abrechnung mit dem weltbekannten Physiker. Reich schreibt nun frühere Bücher gemäß seiner neuen energetischen Lehre um. Sein Körper war immer entspannt. Seinen Geist sah ich jedoch selten ruhen. Als wir gemeinsam spazieren gingen, kam es vor, dass er plötzlich stehen blieb und mir die Frage entgegenschleuderte: Glaubst du, dass ich verrückt bin, Neil? Meine Antwort war immer dieselbe: So verrückt wie ein Wasserhuhn. Ich kann einfach nicht glauben, dass Reich verrückt wurde. Psychoanalytiker aus Freuds Umfeld, Exilierte wie Reich selbst, die ihn jetzt in New York besuchen, bescheinigen ihm jedoch genau das: Eine manifeste Psychose, die schon lange in ihm angelegt gewesen sein soll. Der eben gehörte Alexander S. Neil hält als einer der wenigen Freunde bis zum Ende zu Wilhelm Reich. Und der kann in seinem New Yorker Labor eine wachsende Schülerschaft um sich versammeln, zu der auch William Steig gehört, Cartoonist und viel später Erfinder der Figur Schreck, jener grüne Oger, der 2001 in einem computeranimierten Kinofilm die Welt erobern wird. Steig wird Reich am Ende von dessen Leben auch in der Haft besuchen und das Testament des Psychologen durch seine Unterschrift mitbezeugen. Thank you. 1944 kommt der Sohn Peter zur Welt. Mit seiner Mutter, Ilse Ollendorf, ist Reich seit seinem ersten Herbst in den USA 1939 zusammen. 1945 heiraten sie. Der Naturmensch will hinaus aus der Metropole New York und entdeckt im Bundesstaat Maine ein großes Grundstück in freier Landschaft. Dort errichtet er ab diesem Jahr verschiedene Gebäude, die einmal sein neues Zuhause und sein eigenes Institut werden sollen. Er tauft das ganze Anwesen Orgonon, nach der von ihm entdeckten Lebensenergie. To 1946 wird Reich US-amerikanischer Staatsbürger. Alles könnte jetzt gut sein. Doch 1947 erscheint im Magazin The New Republic ein Artikel, der wie schon in Norwegen eine gewaltige publizistische Kampagne gegen Reich einleitet. Der Text der Journalistin Mildred Brady, die sich zuvor undercover in seinem New Yorker Labor aufgehalten hatte, heißt The Strange Case of Wilhelm Reich. Reich, geboren in Österreich, ist der Begründer der Theorie der orgastischen Potenz. Als seine größte wissenschaftliche Errungenschaft bezeichnet er die Entdeckung des Orgon. Orgon, benannt nach dem sexuellen Orgasmus, ist laut Reich eine kosmische Energie. Es handelt sich dabei tatsächlich um die kosmische Energie. Reich hat sie nicht nur entdeckt, sondern auch gesehen, demonstriert und eine Stadt nach ihr benannt. Orgonon, Maine. Hier baut er Akkumulatoren, die an Patienten vermietet werden, die vermutlich orgastische Potenz daraus beziehen. Wenn man die Treppe zu seinem Büro hinaufsteigt, sieht man an den Wänden Bilder von Sternnebeln. Reich ist ein kräftiger, rotgesichtiger, braunhaariger Mann von 50 Jahren, der einen langen weißen Kittel trägt. Zwischen dem Unterrichten seiner Studenten und dem Hineinsetzen seiner Patienten in die Orgon-Akkumulatoren erzählt er ihnen, wie unaussprechlich verdorben der Charakter des Durchschnittsmenschen auf der Straße ist. Abgesehen davon, dass es sich bei der Orgon-Energie um kosmische Energie handelt, wird sie von ihm als Heilmittel gegen Krebs beschrieben. Sie ist messbar, die Einheit ist ein Org. Sie ist mit dem bloßen Auge sichtbar. Sie ist für das Blau des Himmels verantwortlich. Sie tötet Fäulniskeime ab. Alle roten Blutkörperchen sind mit ihr aufgeladen, ebenso das Chlorophyll der Pflanzen. Die bläuliche Färbung von Fröschen in sexueller Erregung ist nichts anderes als orgonotische Erregung. Der Fall Wilhelm Reich zeigt, wie überfordert die Presse ist, wenn sie allein die Last tragen muss, unsere Öffentlichkeit vor so etwas zu schützen. Und erneut ist es Reichs Krebsforschung, die letztlich der Stein des Anstoßes ist. Im Verlauf der Kampagne nimmt die Food and Drug Administration, abgekürzt FDA, die oberste Lebensmittel- und Arzneimittelüberwachungsbehörde der USA, Ermittlungen gegen Wilhelm Reich und sein Laborteam auf, wegen der Verbreitung von Büchern und Geräten im Zusammenhang mit der Orgonenergie. Mitten in dieser Hexenjagd ziehen Reich und sein Team 1947 nach Maine um. Und wieder gibt er nicht nach. Im Jahr 1948 erscheint sein Buch The Cancer Biopathy. Er setzt seine Krebsforschung mit Mäusen in Orgonon, Maine fort. Reich ist sich sicher, dass der Krebs durch eine Somatisierung seelischer Leiden ausgelöst wird, durch das Stocken der Lebensenergie in uns. Sein Pech? Es ist der Beginn der McCarthy-Ära. Mit ihrer rigiden Verfolgung aller aktiven, ehemaligen oder vermeintlichen Kommunisten. Noch weitere 6 Jahre wird die FDA ununterbrochen gegen ihn ermitteln. Und die ganze Zeit droht Reich ein Verbot seiner Forschungsaktivitäten. Die Schriftstellerin Olivia Lang: I don't think it's a coincidence that Freud died of cancer. Es ist bestimmt kein Zufall, dass Freud an Krebs starb und Reich sich daraufhin immer stärker mit Krebs beschäftigte. Für ihn war diese Krankheit wie ein Beweis seiner Theorie vom Charakterpanzer. Er glaubte, dass emotionale Belastungen und Traumata Krebs erzeugen können. Ich teile da überhaupt nicht Wilhelm Reichs Ansichten. This is where I part company with Reich. I don't agree with him about that. Die Energie des Kosmos und die Freiheit der Entwicklung. 1952 bis 1957. Wilhelm Reich came from Austria, from places of beautiful mountains and lakes. Mein Großvater kam aus Österreich, wo es all diese wunderschönen Berge und Seen gibt. Und ein Stück dieser spektakulären Natur fand er hier im Norden der USA wieder, im Bundesstaat Maine. Renata Reich-Muis ist Wilhelm Reichs Enkelin, das Kind seiner 2008 verstorbenen Tochter Eva. Die Malerin und Hebamme im Ruhestand lebt ebenfalls im US-Bundesstaat Maine. In Rangeley, Maine, he found lakes with small, much smaller than in Europe, but small mountains that look down over valleys. Auch bei uns gibt es ganz hübsche, wenn auch viel kleinere Seen und Berge. Also kaufte er in der Nähe von Rangeley dieses ziemlich große Stück Land, mehr als einen Quadratkilometer groß, das sich von einem See ausgehend über Wiesen erstreckt, die früher einmal Ackerland gewesen waren. I was born in 1960. So I was born after he died. Da ich 1960 geboren wurde, habe ich meinen Großvater nie persönlich kennengelernt, nur durch die Erzählungen meiner Eltern. Meine Mutter, Eva Reich, war seine ältere Tochter. Mein Vater, William Muis, sein persönlicher Assistent. Natürlich haben wir viel über seine Theorien gesprochen und auch über die Verfolgung und die Haft, die er erlitten hatte. Und ich wurde von meinen Eltern gemäß seiner Vorstellungen erzogen. Das heißt, mein ganzes Leben ist seit meiner Kindheit geprägt von diesem eindrucksvollen Menschen, dem ich selbst nie begegnet bin. But his teachings, his philosophy of self-regulation and all of the things my parents had been through with the persecution and the imprisoning of Reich were openly discussed. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Wilhelm Reich in den USA eine Randfigur ist und dass ihn die moderne Wissenschaft nicht wirklich ernst nimmt. Sort of a fringe or modern science does not look at Wilhelm Reich seriously. Glaubt seine Enkelin, dass Wilhelm Reich vor der Hexenjagd gegen ihn eine neue Heimat in den USA gefunden hatte? The fact that he chose to build this building out of stone. Ja, er hatte hier eine neue Heimat gefunden. Das erkennt man auch daran, dass er die Gebäude in Orgonon aus Stein errichten ließ, sodass sie niemals wieder zerstört werden können. Die großen Zerstörungen in Europa hatte er als Soldat im Ersten Weltkrieg ja hautnah und dann als Beobachter im Zweiten Weltkrieg mitbekommen. Im Sommer 1952 startet Wilhelm Reich seine Versuche, mit dem Cloudbuster Regen zu erzeugen. Er beginnt auch mit dem sogenannten Oranur-Experiment, bei dem er den Zusammenhang zwischen Orgon und Nuklearstrahlung herausfinden will. Eine staatliche kanadische Firma liefert ihm dafür Radium. Als er es mit Orgon-Energie in Kontakt bringt, entsteht eine lila-blaue Wolke im Labor. Mehrere Mitarbeiter erkranken schwer. Reich schließt daraus: Nukleare Energie verwandelt Lebensenergie in Dor. Der Naturforscher sieht die Orgonenergie längst nicht mehr auf die Erdatmosphäre begrenzt. Sie ist für ihn eine kosmische Energie. Und erst der Bruch mit dieser kosmischen Energie hat zu Phänomenen wie Krebs und Faschismus geführt. Und wenn man Menschen mit Orgonenergie behandelt, hören sie auf, Faschisten zu sein und hören sie auf, Krebskrankheit zu entwickeln. Unsere kollektiven Charakterpanzer beschreibt er nun mit einem radikalen Begriff, die emotionale Pest. Da es ja so ein Stück daherkommt wie eine biologisch vorgegebene Krankheit, an der man sich irgendwie anstecken kann und daran sterben kann, denke ich, ist es jetzt auch nicht der genialste Begriff. Aber er prägt sich ein, man behält ihn im Kopf, wenn man sagt, oh, die Menschheit ist emotional verpestet. Ja, das ist insofern vielleicht nicht verkehrt gewesen, es so zu benennen. Es ist merkwürdig. Anders als beim genialen Mathematiker Kurt Gödel, der einen Gottesbeweis in theoretischer Form gefunden zu haben glaubte, sah die Mit- und Nachwelt Wilhelm Reich seine wissenschaftliche Hybris, sein Abdriften in esoterische Sphären, trotz anderer wertvoller Beiträge niemals wirklich nach. Bis heute. Dabei geht vieles unter. Zum Beispiel, dass Physiotherapie und Yoga, heute massenhaft verbreitet, ziemlich genau den Ansätzen Reichs zur Stärkung unserer Körper-Seele-Verbindung entsprechen. Vielleicht ist es eine Frage der Quantität der Hybris. Der Universalgelehrte beschäftigt sich ab 1953 auch noch, dem aktuellen Zeitgeist entsprechend, mit dem Thema UFOs. Was, wenn sie, ob Außerirdische darin sitzen oder nicht, die negative Dor-Energie auf die Erde bringen? Man müsste sie also vielleicht auch mit dem Cloudbuster beschießen. Sie kennen vielleicht dieses Bonmot. Yes, you might be paranoid, but they still might be after you. Und genau das kann man auch auf den Wilhelm Reich zutreffen. Und natürlich, nicht? Und da haben Sie jetzt das intersubjektive Element drinnen. Wie entwickelt sich die menschliche Psyche in so einem Feld? Nicht? Und wenn Sie jetzt denken an Hegel eigentlich, an die Dialektik, Herrschaft und Knechtschaft, wenn ich immer wie paranoid behandelt werde, dann wäre ich vielleicht immer paranoider auch in meinem Verhalten. Nicht? Das waren viele Brüche, viele Neuanfänge und auch damit verbunden natürlich viel Trauer. Weil jede dieser Brüche, jeder dieser Wechsel hinterlässt etwas zurück. Sagt Thomas Barth. Doch auch hier haben wir nachgeborene Nichtwissenschaftler leicht reden. Forderte Wilhelm Reichs Suche nach dem Lebendigen auf so vielen Ebenen, Psyche, Körper, Gesellschaft, Haut, Zellen, schließlich die ganze Atmosphäre, doch einen gewaltigen Mut zu neuen Ideen. Weil wenn man zum Beispiel wie Freud sagt, ich erforsche jetzt die Gesetzmäßigkeiten des Unbewussten wie in einer Wissenschaft, das ist ja auch ziemlich mutig, nicht? Das ist ja nicht Malen nach Zahlen, wo man sich noch vorgetrampelten Pfaden orientiert und dann die Kästchen ausfüllt. Und so beginnt Reich, der Forscher, der immer wieder überrascht, in diesem UFO-Jahr 1953 auch eine letzte große seriöse Phase seines Werks, in der er sich wieder verstärkt der Gesellschaft zuwendet. Sein altes Thema, die Befähigung der Jugend zu Freiheit und Lebendigkeit, kehrt zurück in Arbeiten zur frühkindlichen Entwicklung. Reich will diesmal früher ansetzen und schon bei Babys dafür sorgen, dass sie ihre angeborene Lebendigkeit nie verlieren. Er spricht von den Kindern der Zukunft. Mit jedem Kind, auch mit seinem eigenen Sohn Peter, komme die Hoffnung auf ein unverpanzertes Leben neu auf die Welt. Dafür, dass es nicht verloren geht, ist der Umgang der Eltern mit ihnen entscheidend. Er entwickelt Konzepte einer sanften Geburt und eines frühen, auch körperlichen Eltern-Kind-Bonding. He realized there wasn't a way to have enough therapists to give everybody therapy and sort of fix it after the problems developed. Ihm wurde klar, dass es einfach nicht genügend Therapeuten gibt, um all die seelischen Probleme von Erwachsenen zu lösen. Viel klüger erschien es ihm, gleich am Anfang die Verbindung zwischen dem Baby und seinen Eltern zu stärken, etwa durch körperliche Nähe und gegenseitige Akzeptanz. Das war visionär. Wenn Sie bedenken, dass man Babys damals bei Operationen nicht betäubte, weil man dachte, sie haben noch keine Gefühle. So entwickelte mein Großvater Konzepte im frühkindlichen Bereich, die heute fest etabliert sind. Er erkannte zum Beispiel, dass diese frühe Zeit der Bindung darüber entscheidet, ob wir unsere Babys und später auch unsere Teenager als eigenständige Menschen mit eigenen Bedürfnissen sehen. Und dass das ein ganz wesentlicher Schlüssel dafür ist, später auch liebenswürdigere Erwachsene zu haben. To trying to end up with adults who were more kind. Im Buch Christusmord von 1953 kehrt die Bitterkeit über seine gegenwärtige Lage dann vollends zurück. Er identifiziert sich darin mit dem Lichtbringer Jesus, der den Menschen ja auch eine erlösende Botschaft vom Leben bringen wollte und dafür gekreuzigt wurde. Reich glaubt in dem Text, der erneut den Versuch unternimmt, seine Orgon-Energie zu erklären, nicht an ein erlösendes Ende. Für ihn steht Jesus in einer langen Tradition der Verfolgung alles Lebendigen, in die er sich nun selbst als ihr nächstes Opfer einreiht. Annelie Keil. Die Psychoanalytiker und so weiter, soweit ich das überhaupt in der Literatur lesen konnte, haben sozusagen dieses Buch als einen Beleg dafür genommen, dass Reich verrückt war. Das Buch ist den Kindern der Zukunft gewidmet. Es zeigt bei aller Hybris, aber eben auch einen philosophisch und gar spirituell suchenden Reich, der Jesus als den liebes- und hingabefähigen Charakter an sich darstellt, der im von der Orgon-Energie beseelten Körper das Göttliche erblickt, der seinem Sohn Peter in dieser Zeit schreibt: Du hast gelernt, auf Gott zu vertrauen, so wie wir ihn verstehen, als universelles Sein. Und als Gesetz von Leben und Liebe. und der sich zu seinem Begräbnis das Ave Maria von Franz Schubert wünscht. Gut, sagte Daddy. Fangt an. Ich schwang die Axt. In den Seitenteilen der Akkumulatoren blieben tiefe Schnitte zurück. Daddys Stimme war meist laut, fast ein Brüllen, aber jetzt war sie nicht laut, jetzt war sie hart und scharf. Nun, meine Herren, sind Sie zufrieden? Eine weitere Szene aus Peter Reichs Buch »Der Traumvater«. Im Februar 1954 erscheint Wilhelm Reich nicht zu einer Gerichtsverhandlung, in der die FDA ihn wegen des Vertriebs von Orgon-Akkumulatoren verklagen will. Daraufhin ordnet das Gericht an, alle Akkumulatoren und sämtliche Bücher Reichs und die seiner Mitarbeiter zu vernichten. Die FDA-Beamten kommen nach Orgonon und verlangen von Reich, seinem Sohn und einigen Mitarbeitern, diese Vernichtungen vor ihren Augen durchzuführen. Im Juli des Jahres trennt sich Ilse Ollendorf von Reich. Sie lastet ihm eheliche Gewalt und psychotische Züge an. Dazu Thomas Barth. Die Ilse Ollendorf sagt auch, er hat sehr viel getrunken. Er ist oft sehr stark wie sein eigener Vater geworden, auch in dieser Impulsivität, in dieser Aggression, auch in der Tendenz, extrem eifersüchtig zu sein seinen Frauen gegenüber. Durch sein ganzes Leben zieht sich auch das durch, die Ebene der Geheimnisse oder der Aufdeckung, dass er fast was Sektoides ausgelöst hat. Und es ist ja auch wirklich interessant, wie sich paranoide Phänomene immer wieder zeigen, auch in seinem Leben. Nicht? Also wenn FDA hinter einem her ist, wenn die Apparate dann vernichtet werden, wenn ein Gerichtsurteil hat, zu dem er nicht kommt. Also es ist ja fast ein bisschen Kafka. I walked up one day to the site where the FDA had come. They dragged out equipment, they'd piled up the books. Irgendwann kam ich zu der Stelle, wo die FDA damals alle Geräte und Bücher aufstapeln ließ, um sie vor Reichs Augen zu verbrennen. Sein gesamtes Lebenswerk. Ich bin Schriftstellerin. Ich kann mir also sehr gut vorstellen, wie grauenvoll das für ihn gewesen sein muss. An dieser Stelle zu stehen, wo die Hoffnungen und Träume eines Menschen auf so grausame Weise vernichtet wurden, das war keine leichte Sache für mich. Orgonon was the saddest place I've ever been to in my life. It was shocking, really. Überhaupt war Orgonon der traurigste Ort, den ich jemals gesehen habe. Ein Ort grandios zerbrochener Träume. Ich merkte das an der Abgeschiedenheit, in die sich Reich, dieser einst so weltoffene Mensch, der mit den großen Denkern des 20. Jahrhunderts in Kontakt gewesen war, da zurückgezogen hatte. There was a real stagnancy about it. It's very beautiful, but it felt. Für mich verkörperte diese Abgeschiedenheit alles, was in seinem Leben schiefgelaufen war. Er wurde unter den seltsamen und teilweise gefährlichen Ideen, die er hier entwickelte, sprichwörtlich begraben. The ideas of his later life are so strange and so clearly wrong and potentially dangerous that he really became buried underneath them. 1956 kommt es zum Prozess gegen Wilhelm Reich, bei dem er sich gegen alle juristischen Ratschläge selbst verteidigt. Es ist ein Folgeprozess, weil das Gericht ihm nach der Vernichtungsaktion in Orgonon auferlegt hatte, keine Schriften oder Apparaturen in Zusammenhang mit der Orgon-Energie mehr zu vertreiben und diesen Begriff auch sonst nicht mehr zu verwenden. Reich hielt sich nicht daran. Er wird zu 2 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Wieder werden Bücher und Orgon-Akkumulatoren unter der Aufsicht der FDA vernichtet. Sein Labor wird geschlossen. Thomas Barth? Wir zerlegen einen Menschen, der eigentlich nur das Lebendige erforschen wollte. Nicht? Also wo ist denn da eigentlich unsere eigene Pathologie, wenn wir da etwas Böses sehen wollen? Und das ist, glaube ich, eines, was Reich sehr oft persönlich erlebt hat, diese Feindseligkeit. Nicht? Woher kommt die? Das ist die wichtige Frage. I, Wilhelm Reich, am sitting alone in the large room in the lower house. All people are gone. There's nobody here to listen to what I'm saying. The recording apparatus is the only witness. Es gibt diesen Clip, wo er ganz alleine sitzt, weil alle Mitarbeiter ihn verlassen haben. Sagt auch, I'm sitting here All Alone. Das haben auch viele als grandiose, psychotische Überzeichnung gesehen. Ich sitze hier und habe die Lebensenergie gefunden und alle verlassen mich. Nicht? Das ist ja furchtbar. Er hätte es sicher gern teilen wollen mit allen. And be with me in what I'm doing. They all, without any exception, are against what I am doing. Im Januar 1957, während ein Berufungsverfahren läuft und Reich noch auf freiem Fuß ist, heiratet er die 27 Jahre jüngere Aurora Cara. Doch am 12. März muss er seine Strafe im Bundesgefängnis von Danbury, Connecticut, antreten. 10 Tage später und 2 Tage vor seinem 60. Geburtstag wird Wilhelm Reich ins Bundesgefängnis von Lewisburg, Pennsylvania, überstellt. Seine ehemaligen Mitarbeiter wollen ihn retten und treten an die US-Regierung mit der Aussage heran, ihr Laborleiter habe das Geheimnis des Lebens entdeckt. Die offizielle Antwort der US-Regierung lautet, so ein Geheimnis existiere ihrer Auffassung nach nicht. Helmut Dahmer erinnert an eine bekannte Anekdote über Reich aus der Haftzeit. Der hat manchmal an den Himmel gezeigt, wo die US Air Force übte. Sie wachen über mich. Und man kann dazu nur sagen, ja, Amerika war für ihn ein sicherer Port. Jahrelang, bevor man ihn, die Food and Drug Behörde, angeklagt hat wegen Charlatanerie, die Bücher verbrannt haben, die Geräte zertrümmert haben und so weiter und so weiter. Was eine Erfahrung wiederholte, die er schon gemacht hatte in Deutschland, 1933. Am 3. November 1957 wird Wilhelm Reich, der Mensch, der so viel Tod erlebt und sich vielleicht gerade deshalb der Wissenschaft vom Lebendigen verschrieben hatte, morgens tot in seinem Gefängnisbett aufgefunden. Er selber hatte schon mal angekündigt, dass wenn ein Herzinfarkt stirbt, legt sich an gebrochenem Herzen. Für mich gab es auch eine Logik darin, dass er am Ende so gestorben ist. Epilog 1958 bis heute. Wilhelm Reichs Bücher konnten in den USA rasch nach seinem Tod, als auch die McCarthy-Ära endete, wieder veröffentlicht werden. Er selbst hatte noch zu Lebzeiten den Wilhelm Reich Infant Trust gegründet. Eine Stiftung, die gemäß seinem Testament folgende Aufgaben hat. Erstens. Betrieb von Organon als Wilhelm Reich Museum. Zweitens. Schutz, Erhaltung und Weitergabe des wissenschaftlichen Erbes von Wilhelm Reich an zukünftige Generationen. Drittens. Sicherung des Archivs von Wilhelm Reich. Viertens. Hilfe für Säuglinge, Kinder und Jugendliche. Ich habe alle Materialien und Instrumente gesammelt, die der Entdeckung der Lebensenergie dienten. All diese Dinge sollten dort bleiben, wo sie jetzt sind, um einen Teil der Atmosphäre zu bewahren, in der diese Entdeckung im Laufe der Jahrzehnte stattgefunden hat. Heute ist Renate Reich-Muiz, Vorsitzende des Wilhelm Reich Infant Trust. Organon existiert noch mit allen Originalgebäuden. Es ist ein Tagungsort, Wilhelm Reich Museum und Archiv. Wie in Norwegen hat sich auch in den USA aus seinen Schülern eine bis heute aktive Therapie- und Forschungskultur gebildet, die hier vor allem seiner Orgonlehre verpflichtet ist. Reichs jüngere Tochter Lore wurde Psychoanalytikerin. Sie ging also den Weg zurück zu Freud. Eva Reich blieb als Ärztin dem Werk ihres Vaters verpflichtet. Sie widmete sich der Behandlung frühkindlicher Störungen mit körperorientierten Ansätzen wie Massagen. Sie unterstützte den französischen Gynäkologen Frédéric Le Boyer bei der Etablierung seiner Methode einer sanften Geburt. Und sie fuhr mit dem Wohnmobil durch die USA, um der Landbevölkerung Möglichkeiten der Empfängnisverhütung zu vermitteln. Als Helmut Dahmer Ende der 1950er Jahre in Göttingen, Bonn und dann in Frankfurt am Main bei Adorno und Horkheimer studierte, war er Mitglied einer linken Studentengruppe, die Kontakt mit aus dem Exil zurückgekehrten jüdischen Intellektuellen hatte. Sie empfahlen ihm die Bücher von Wilhelm Reich, den sie selbst noch persönlich im dänischen Exil kennengelernt hatten. Adorno und Horkheimer taten es ebenso. Auf diesen Wegen kam Wilhelm Reich zu den 68ern. Seine Rede an den kleinen Mann mit ihrem Aufruf zur Selbstorganisation kam gut an. Das war natürlich für die antiautoritäre Studentenbewegung interessant und die Reichschen Texte waren leichter fassbar als die weitaus komplexeren, etwa das Buch Eros und Civilization von Herbert Marcuse. Und die hat sich dann langsam zu Freud vorgetastet. Das muss man noch zu Ehren der studentischen Protestbewegung sagen. Sie hat zum ersten Mal ein 100.000-faches Interesse an Freud-Schriften geweckt. Mit Wilhelm Reich als dem Katalysator hierfür. Im Gegenzug machten die 68er Reich zu einem bis heute nicht völlig vergessenen Namen. Wie Freuds Schriften wurden auch seine von den rebellierenden Studenten 100.000-fach über Raubdrucke verbreitet. Und der Reich lehrt uns eine freiere Lebensform. Der genitale Charakter ist sozusagen der Gegentypus zum autoritären Charakter. Wir sind für freie Liebe und so weiter. Nicht? Das fällt auch mit kulturellen Entwicklungen. Die Antibabytablette ist ungefähr in der Massenverbreitung Mitte der 50er Jahre nach Westdeutschland gekommen. Wir werden diese autoritären Charakterstrukturen aufbrechen. Wir werden antiautoritäre Kinderläden bringen. Wir werden die nächste Generation freier erziehen. Und Reich ist einer unserer Helden dabei. Die Schriftstellerin Ulrike Haider beschreibt in ihrem Buch »Vögeln ist schön«, die Sexrevolte von 1968 und was von ihr bleibt, wie viele junge Frauen damals in der Tradition von Reich und frühen Feministinnen wie Alexandra Kollontai die freie Liebe auch für sich beanspruchten und versuchten, Sexualität zu leben, wie es sonst nur Männer tun. Wahrscheinlich von solchen Einflüssen beflügelt, überredete meine Freundin mich und ihren Lieblingsliebhaber zu einer Affäre, die wir, wie sie es vorausgesagt hatte, beide genossen. Dies war einer jener unvergesslichen Momente großer Menschlichkeit aus dieser Zeit. Denn keiner war und wurde tatsächlich eifersüchtig. Eher selten klappten solche Experimente. Es gab stattdessen Leute, die sich zwangen, vom Nebenzimmer aus die Freundin oder den Freund mit einem oder einer anderen im Bett zu belauschen. Unsäglich litten sie bei solchen Versuchen, sich die Eifersucht abzugewöhnen. Manchmal kam es vor, dass die freie Liebe der Frauen von unpolitischen, liberalen oder konservativen Männern als Möglichkeit zur kostenlosen Prostitution missverstanden wurde. Oder in unsere Szene verirrte Spießer glaubten, dass eine nicht monogam liebende Frau wahllos jeden nehmen würde. Das war eine reduzierte Form der Wahrnehmung von Wilhelm Reich. Die Annelie Keil als Studentin in der 68er-Zeit in gleicher Weise beobachtet hat, wie Ulrike Haider sie in ihrem Buch schildert. Das Aufflammen von Reich über diese Sexualschriften und so weiter, vor allen Dingen die kleinen Broschüren, die es gab und die dann vom STS oder wem auch immer, auch da gab es natürlich in den politischen Gruppen also höchste Auseinandersetzung. Ja, viele fanden den Reich auf der linken Seite viel zu, also der beschäftigt sich mit Sexualität, mit Lebenserkennung, brauchen wir gar nicht, wir müssen sozusagen den ökonomischen Kampf führen. Also man muss sagen, Reich hat eine sehr kurvenreiche, sehr, ich würde ihn so nennen, eine bedeutende Randexistenz. Wilhelm Reich, der für die 68er der Schlüssel zur Entdeckung der Psychoanalyse war, führt seitdem ein Nachleben als Untergrunddenker, der nicht tot zu kriegen ist. Dass er seit 1968 wieder etwas mehr in den Hintergrund gerückt ist, liegt daran, dass die 68er es ebenfalls taten. Sie hatten den Schwerpunkt auf die sexuellen Befreiungsideen des frühen Reich gelegt. Und so verlaufen Reichrenaissancen wohl immer antizyklisch und immer mit dem Fokus auf eine ganz bestimmte seiner vielen Werkphasen. Sie sitzen rum bei ihrem Bier. Keine Mann. Andreas Peglau wollte als Psychologiestudent in der DDR die Ideen der Psychoanalyse, ähnlich wie Wilhelm Reich Ende der 1920er und Anfang der 1930er Jahre, in den Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft einfließen lassen. Bin aber eigentlich immer nur auf Granit gestoßen oder auf Abwehr oder Ablehnung. Und einer der hauptsächlichen Sprüche war dann eben schon damals, Psychologie lenkt ab vom Klassenkampf. Der Einzelne ist nicht wichtig, sondern die Gesellschaft ist eigentlich wichtig. Es gab diesen Spruch in der DDR, vom Ich zum Wir. Und insofern war es auch normal, dass die DDR mit der Psychoanalyse und speziell mit Wilhelm Reich eigentlich nichts anfangen konnte und wollte. Als er später in der Wendezeit als Journalist beim DDR-Jugendradio DT64 Sendungen über Sigmund Freud und Wilhelm Reich plante, sah die Chefredaktion Freud immer noch kritisch. Weil sie ja wussten, Freud ist bürgerlich dekadent, aber mit Wilhelm Reich hatten die überhaupt kein Problem mehr. Den kannte keiner mehr. Der war so tabu, der war okay, über den konnte man reden. Da war er ja viel brisantere, eigentlich politisch, ne? Aber das wusste halt keiner mehr. Also war Wilhelm Reich auch in der DDR eine Randexistenz. Während Freuds Bücher ab den 1980er Jahren hier wieder zu lesen waren und seine Psychotherapie schon länger in die offiziell gelehrte dynamische Einzel- und Gruppentherapie einfloss. In Westdeutschland kam Wilhelm Reich ab den 1980er Jahren wieder stärker zur Geltung. Diesmal in der New Age-Bewegung, in der das Individuelle und das Kosmische eine große Rolle spielten. Wobei ein anderer Freud-Schüler, C.G. Jung, mit seinen Konzepten wie den Archetypen der Seele in jenen Kreisen noch populärer wurde. Marc Rackelmann und Tina Lindemann lebten in den 1980er Jahren in West-Berlin und fanden dort die damals größte Reich-Community weltweit vor. Wobei ist tatsächlich eine bestimmte kleine Blase, eine bestimmte kleine Szene gewesen. Ein weiterer Ausdruck davon war, der jetzt auch nicht heute mehr so positiv gesehen wird, Bhagwan Osho, also was Osho erst in Pune, also Indien gemacht hat, später in den USA, in Oregon, bezog sich auch stark auf Reichsarbeiten. Also das heißt, die Menschen kamen über Körperübungen, über heftige Atmung in kathartische Zustände und haben Gefühle rausgelassen. Das ist letztlich eine Popularisierung von Reichsarbeiten gewesen. Doch auch in den 1980er Jahren, weiß Tina Lindemann, lehnte die Schulmedizin Reichs allzu ganzheitlichen Blick auf Mensch und Kosmos, alles ist Energie, ab. So erfolgte und erfolgt bis heute eine universitäre Forschung über die Reichschen Bione ohne Hinweis auf Reich. Weil in dem Moment, wo Wilhelm Reichs Name erwähnt wird, die Förderung, die Anerkennung, sozusagen die Seriosität im Blick der anderen verloren geht, was sehr, sehr schade ist. Ich würde nie sagen, er war ganz weg, weil viele Schulen in der Körperpsychotherapie basieren ja auf seinen Arbeiten. Also es gibt in Brasilien Psychotherapie, Körpertherapie, Ausbildung nach Vegetotherapie, nach Reich. In Italien gibt es mehrere Schulen, in Griechenland gibt es Ausbildungen. Ich weiß, dass es in Australien Leute gibt, die Ausbildung nach Reich machen. Also ich glaube nicht, dass es Kontinente gibt, wo er überhaupt keine Spuren hinterlassen hat über seine Schüler und Nachfolger. Der Psychologe wird dabei manchmal, aber nicht immer als Urvater der vielen Behandlungsansätze heute genannt, die auf ihn zurückgehen. Wie die körperorientierte Traumatherapie oder Schreibabyambulanzen zur Behandlung von Säuglingen mit exzessivem Schreiverhalten, Schlaf- oder Fütterstörungen. Auch im Kulturleben der letzten Jahrzehnte tauchte der Name Wilhelm Reich immer wieder auf. Die Schriftstellerin Olivia Leng. I knew that Burroughs had orgone accumulators, that he was very interested in Reich's ideas. William Burroughs besaß gleich mehrere Orgon-Akkumulatoren und interessierte sich sehr für Reichs Gedanken. Das gilt auch für andere aus dieser Beatnik-Szene, für Jack Kerouac etwa oder Allen Ginsberg. Auch Norman Mailer und Saul Bellow, also andere US-amerikanische Schriftsteller aus dieser Zeit, waren von Wilhelm Reich fasziniert. Dazu kommen eine Erwähnung von Wilhelm Reich in Bob Dylans Song Joey, der Song Birdland von Patti Smith über Reichs Tod, wiederum aus der Perspektive seines Sohns Peter, ein berühmtes Foto von Kurt Cobain, wie er im Garten von William Burroughs in dessen Orgon-Akkumulator sitzt, eine Verfilmung von Reichs Leben mit Klaus-Maria Brandauer in der Hauptrolle. Reich's ideas went all over the place in the 20th century. He was a very, very influential thinker, and we forget that now. Ein einflussreicher Denker, von dem sein Sohn Peter Reich aber auch das Bild eines Weltfremden gegenüber der Wirklichkeit zeichnet. Er hat das in seinem Buch Der Traumvater getan, aber zum Beispiel auch 1995 in Berlin bei einem Vortrag über seine Erinnerungen an Wilhelm Reich. Denkt an ihn morgens im gleißenden Sonnenlicht unter der Dusche auf dem Dach seines Observatoriums stehend, das vierte Klavierkonzert von Beethoven laut auf einem Grammophon spielend. Denkt an ihn donnerstags zwischen der Nachmittags- und Abendvorstellung des einzigen Kinos in der Umgebung in der Reihe bis zur Kartenausgabe stehend, Augenkontakt suchend mit irgendeinem Menschen, der gerade aus der Frühvorstellung herauskommt. Alle senkten den Blick vor der Intensität und Einsamkeit dieses Menschen, der mit ihnen Kontakt suchte. One of the things that happens when you write a book about somebody is you often learn things that are less pleasant about them. Wenn man ein Buch über jemanden schreibt, erfährt man meistens auch weniger angenehme Dinge über diese Person. Aber ich war wirklich schockiert, als ich erkennen musste, dass dieser Mensch, der sich so leidenschaftlich für die sexuelle Selbstbestimmung von Frauen eingesetzt hatte und der Gewalt gegen Frauen immer so scharf verurteilt hatte, in seiner letzten Lebensphase selbst gewalttätig gegenüber Frauen geworden war. It was really awful to realize that. But at the same time, I think Reich was somebody who existed in difficult circumstances. Gleichzeitig weiß ich natürlich, dass Reich unter sehr schwierigen Umständen aufgewachsen war. Er hatte vielleicht auch deshalb diesen Mut zu radikalen Ideen. Einige davon sind von großem Nutzen, andere nicht. Aber wie hart er dafür bestraft wurde. Denken wir nur daran, dass er für sie ins Gefängnis kam und dort starb. Der Bruch mit Freud und diese ganzen anderen Schicksalsschläge waren wohl einfach zu viel für ihn. Wahrscheinlich wurde er am Ende von den Kräften zerstört, die er immer aufhalten wollte. Wir sprechen also über wirklich schlimme Tragödien, wenn wir über Wilhelm Reich sprechen. Darum sollten wir uns erst recht daran erinnern, dass sich ein gewaltiger Optimismus durch sein Werk zieht. Reich glaubte, dass wir besser leben können, als wir es für gewöhnlich tun. Gerade in einer Zeit wie heute, die von so viel Angst und negativen Sichtweisen geprägt ist, kann uns allein schon dieser Optimismus sehr viel Kraft geben. He believes that something good can happen for humans. He believes that we could live in better ways than we have. And I think in a time of such negativity and fear, that optimism in itself is so powerful. Kann Sexualität die Welt retten? Eine lange Nacht über den Psychologen Wilhelm Reich. Von Jan Decker. Im Interview zu hören waren der Psychologe und Psychotherapeut Andreas Peglau, der emeritierte Professor für Soziologie Helmut Dahmer, der Psychotherapeut und Dozent Thomas Barth, die emeritierte Professorin für Gesundheitswissenschaften Annelie Keil, der Paar- und Sexualtherapeut Marc Rackelmann, die Ärztin und Vorsitzende der Wilhelm-Reich-Gesellschaft Tina Lindemann, die britische Schriftstellerin Olivia Lang und die Malerin und Enkelin Wilhelm Reichs Renate Reich-Moise. Es sprachen Alina Wimbay-Strehler, Bettina Kurt, Robert Frank und Michael Rotschopf. Ton und Technik Andreas Stoffels. Regie Vera Teichmann. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl.